Anarchie in der Praxis – Die Freiheit der Zukunft von Stefan Molyneux. Das Hörbuch ist auch als gratis PDF, Amazon Kindle Buch und physisches Taschenbuch verfügbar. Trotz unserer universellen Abscheu, das Böse plagt weiterhin ohne Pause die Welt. Wir fürchten und hassen den Krieg, aber der Krieg geht weiter. Unsere Seelen erheben sich gegen ungerechtfertigte Inhaftierung und Folter, doch solche Ungerechtigkeiten bestehen weiter. Wir fühlen uns machtlos angesichts der endlosen Steuererhöhungen und das aus gutem Grund. Wir empfinden qualvolles Mitgefühl mit denjenigen, die in den endlosen, blutigen Netzen von Stammeskonflikten gefangen sind, die zum stummen Horror und zum blanken Verhungern verurteilt sind. Die Not der Versklavten lastet auf unseren Herzen mit den rostigen Ketten nutzloser Sympathie. Wir würden fast alles tun, um die Welt von solch ungeheuren Übeln zu befreien. Und doch fühlen wir uns so hilflos. Wir alle wollen eine freie und wunderbare Welt, und doch fühlen wir uns völlig gelähmt in der Gegenwart der Monster, die solch universelle Verbrechen begehen. Gewalt, Ungerechtigkeit und brutale Kontrolle sind die wahrhaft bösartigen Krebsarten unserer Spezies. Philosophen haben seit Jahrtausenden vergeblich gescholten und argumentiert. Regierungen wurden eingesetzt, um den Menschen zu dienen und sie zu beschützen. Und doch entkommen sie jedes Mal den dünnen Mauern ihrer Papiergefängnisse und breiten ihre erstickende Macht über der Gesellschaft aus, verdunkeln Hoffnung und Zukunft. In diesem Buch tue ich meinen Teil, um diesen Übeln ein Ende zu setzen. Ich weiß genau, wie all diese Schrecken beendet werden können. Und ich bin mir voll und ganz bewusst, wie absurd diese Behauptung ist. Ich bin mir voll und ganz bewusst, dass Sie jedes Recht haben, den Inhalt dieses Buches gegenüber vollkommen skeptisch und zynisch zu sein. Ich würde es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie mir ins Gesicht lachten, mir vor die Füße spuckten, alles täten, was Ihnen gefiel, solange ich Sie dazu bringen konnte, nur noch eine Seite weiterzublättern. Denn was wäre, wenn es möglich wäre? Was wäre, wenn es möglich ist, in einer Welt zu leben, die frei von Terror und Völkermord ist? Was wäre, wenn es möglich wäre, in einer Welt ohne ungerechte Inhaftierung, institutionalisierte Vergewaltigung und endlose Unterwerfung der Hilflosen und Bewaffnung der Bösen zu leben? Was wäre, wenn Sie eine kleine Blaupause in Ihren Händen halten würden, die zu einer solchen Welt führen könnte? Eine Welt des Friedens und des Überflusses, des Mitgefühls, der Freiwilligkeit, der Tugend und der wahren Freiheit. Ist es nicht das, wovon wir alle wirklich träumen? Ist das nicht die Welt, von der wir uns mit ganzem Herzen wünschen, dass sie unsere Kinder erben könnten? Ist das nicht die Welt, auf die wir uns hinbewegen wollen, selbst wenn es nur ein paar kleine Schritte wären? Geben Sie diesem Buch ein paar Minuten. Ich flehe Sie an. Wir können dorthin gelangen. Mein nächstes Buch, Anarchie erreichen, wird uns zeigen, wie das geht. Warum wir das Ziel untersuchen, bevor wir die Route planen? Nietzsche sagte, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Bevor wir darüber diskutieren, wie wir die Freiheit erlangen, müssen wir wissen, warum eine staatenlose Gesellschaft so wichtig ist. Dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie wirkliche Freiheit aussieht. Teil 1. Methodik. Einleitung. Die unvermeidlichen und hochintelligenten Fragen, die sich als Antworten auf mein letztes Buch Anarchie im Alltag ergaben, konzentrierten sich vor allem auf die Frage, wie sich eine staatenlose Gesellschaft in der Praxis selbst organisieren könnte. Natürlich sind solche Fragen eine faszinierende und endlose Quelle von intellektuellem Vergnügen. So sehr Alice auch darüber nachdachte, wie sie zu Beginn von Lewis Carrolls berühmtem Buch in das Loch fiel, so sehr sind wir Intellektuellen versucht, die Zukunft bis ins letzte Detail zu gestalten. Wir versuchen auf jeden erdenklichen Einwand mit einem weiteren Essay zu antworten. Wie man in Abwesenheit einer Regierung Straßen bauen kann, wie internationale Verträge in Abwesenheit von Gerichtshöfen funktionieren könnten und wie Kinder in Abwesenheit der Polizei geschützt werden können oder wie Landesverteidigung in Abwesenheit einer Staatsarmee gesichert werden kann, wie die Armen eine Ausbildung in Abwesenheit von öffentlichen Schulen erhalten können und wie und warum Ärzte den verarmten Kranken helfen werden, ohne dazu gezwungen zu werden und so weiter. Ich habe immer argumentiert, dass diese Antworten, obwohl sie intellektuell anregend und erfreulich diskutierbar sind, niemals diejenigen überzeugen werden, welche der Moral und der praktischen Anwendbarkeit gewaltfreier Lösungen für die Probleme der gesellschaftlichen Organisation ausweichen wollen. So habe ich beispielsweise in meinem letzten Buch sowie in einem kürzlich erschienenen Video einen Beweis für die Anarchie geliefert, das sich auf die Realität der außervertraglichen Beziehungen von Interessengruppen mit aufstrebenden Politikern stützte. Eine große Zahl von Menschen schrieb mir darauf hin, dass es entweder keine derartigen Lobbybeziehungen gibt, sicherlich ein lächerlicher Vorschlag, wenn man die über 30.000 Lobbyisten betrachtet, die allein in Washington D.C. registriert sind, oder dass, wenn ich Anarchie wollte und Demokratie ein großer Beweis für die praktische Funktionalität der Anarchie sei, dann sollte ich mit Demokratie glücklich sein. Es scheint kein Ende der dummen Äußerungen zu geben, die von denjenigen, die Angst vor der Wahrheit haben, geäußert werden können. Die Wahrheit, wie Sokrates sein Leben lang gezeigt hat, ist nach wie vor bedrohlich für etablierte Interessengruppen und hat volatile Auswirkungen selbst auf unsere engsten persönlichen Beziehungen. In Wirklichkeit ist es nicht so sehr eine staatenlose Gesellschaft, vor der wir Angst haben, sondern vielmehr eine familienlose und freundeslose Gesellschaft, in der wir sanft schaukelnd unsere nutzlosen Wahrheiten an unsere Brust drücken, einsam, geächtet, abgelehnt und verspottet. Die Wahrheit ist eine einsame Insel, fürchten wir, und als evolutionär-soziales Tier schließen wir uns unseren korrupten Kreisen an, indem wir die Wahrheit verspotten und angreifen und denen, die Wahrheit sagen, dies übel nehmen, weil sie die Korruption enthüllen, die früher nur unbewusst und unausgesprochen existierte, also weitgehend unsichtbar blieb. Es ist wichtig, im Voraus zu verstehen, dass dieses Buch Wahrheiten enthalten wird, die für Sie und sicherlich auch für diejenigen um Sie herum höchst bedrohlich sein werden. Die Welt, philosophisch betrachtet, bleibt eine Reihe von Sklavenlagern, in denen Bürger, die Steuerzahler, unter den Ketten der Illusion im Dienste ihrer Herren arbeiten. Wie ich in meinem Buch Echtzeitbeziehungen beschrieben habe, ermöglichen erst die gegenseitigen Angriffe der Sklaven die ungestörten Raubzüge der Herrscher. Weil wir uns gegenseitig zerfleischen, werden wir weiterhin von brutalen Herrschern regiert. So könnten Sie feststellen, dass Sie beim Lesen dieses Buches eine zunehmende Frustration und Irritation mit seinem Inhalt erleben und möglicherweise auch mit mir, wenn meine bisherigen Erfahrungen ein Anhaltspunkt sind. Ich habe durchaus Verständnis für diese Emotionen und verstehe wirklich ihre Ursache. Aber ich möchte Sie dringend bitten, mir keine wütenden E-Mails zu schicken, um ihretwillen, nicht meinetwillen. Es ist, wie Sie wissen, höchst ungerecht, einen Überbringer der Nachricht wegen der Unannehmlichkeiten, die er verursacht, anzugreifen. Es ist nicht meine Schuld, dass Sie Ihr ganzes Leben lang belogen wurden. Außerdem existieren die Lügen. Ob Sie die Wahrheit hören oder nicht, sei es von mir oder von irgendjemand anderem. Die Grenzen des Wissens. Es ist unmöglich, dass ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen jemals alle Details einer Gesellschaft entwerfen oder vorhersagen kann. Damit Sie das Beste aus diesem Buch herausholen können, werde ich Ihnen einige Vorschläge machen, die hilfreich sein können. Am Anfang sei gesagt, wenn Sie sich diesem Buch mit der Idee nähern, dass Sie jede mögliche Lücke in einem Argument suchen werden, die ein Quantum Ungewissheit in sich trägt, dann ist dieses Buch eine komplette Zeitverschwendung und wird Ihren Blutdruck ohne einen tieferen Sinn in die Höhe schnellen lassen. Als Adam Smith die Argumente für den freien Markt im späten 18. Jahrhundert formulierte, wurde es nicht als nötig erachtet, dass er den Aktienkurs von IBM im Jahr 1961 vorhersagen kann. Er begann mit einer Reihe von beobachtbaren und empirischen Prinzipien zu arbeiten und bewies sie mit rationalen Argumenten und bekannten Beispielen. Die Gültigkeit der sogenannten unsichtbaren Hand hing nicht davon ab, dass Adam Smith die Erfindung des Internets voraussagte und detailliert beschrieb. Die Methoden, die freie Männer und Frauen erfinden und anwenden, um soziale Probleme zu lösen, können offensichtlich nicht im Voraus vorhergesagt werden und jeden erdenklichen Fehler an allen etwaigen Vorhersagen zu finden, bestreitet die bloße theoretische Möglichkeit, was sowohl sinnlos als auch lächerlich ist. Dennoch lohnt es sich, einige mögliche Lösungen für die soziale Organisation zu prüfen, die nicht die monopolistische Gewalt des Staates beinhalten. Als die Denker der Aufklärung die ausbeuterischen Illusionen der Religion angriffen und unterminierten, waren sie nicht in der Lage, ein gültiges und wissenschaftliches System der Ethik bereitzustellen, um die verrückten moralischen Gebote des historischen Aberglaubens zu ersetzen. Es ist sicherlich wertvoll, bestehende, in Anführungszeichen, Wahrheiten zu widerlegen, aber wenn wir keine zumindest plausiblen Alternativen finden, neigen diese Falschheiten unweigerlich dazu, sich zu verwandeln und in einer anderen Form wieder aufzutauchen. So führte der Tod der Religion zum Totalitarismus. Nur eine weitere Anbetung eines abstrakten und irrationalen moralischen Absoluten, des sogenannten Staates statt eines sogenannten Gottes. Die ungerechtfertigten aristokratischen Privilegien der Minderheit gegen jene, die Gründerväter so gewettert hatten, verwandelten sich schlicht und einfach in die ungerechten Privilegien der Mehrheit in Form der Pöbelherrschaft der Demokratie, die dann in Form einer politisch herrschenden Klasse wieder in die ungerechten aristokratischen Privilegien der Minderheit überging. Menschen und Gesellschaften brauchen Regeln, nach denen sie leben können. Wenn die bestehenden Regeln fallen, dann steigen sie einfach in einer anderen Form wieder auf, wenn kein vernünftiger Satz zur Verfügung gestellt wird. Das Aufdecken einer Lüge erzeugt lediglich verschiedene neue Lügen, es sei denn, die Wahrheit wird ebenfalls mitgeliefert. Ich habe mir beim Verfassen dieses Buches eine Reihe von Zielen gesetzt, die ich im Voraus erwähnen möchte, damit Sie den Ansatz, den ich verfolge, verstehen können. Die Stärken und Schwächen dessen, was ich vorhabe, sozusagen. Erstens verspreche ich, Ihre Geduld nicht zu strapazieren, indem ich versuche, für jedes denkbare Problem jede erdenkliche Lösung zu finden. Nicht nur, dass dies am Ende langweilig werden würde, sondern es würde auch auf eine seltsame Art von intellektueller Unsicherheit zeugen und auf die mangelnde Bereitschaft, Ihnen den Respekt zu zollen und zu akzeptieren, dass Sie sehr leicht selbst über die Lösungen für die in diesem Buch diskutierten Probleme nachdenken können. Mein Ziel ist es, Ihnen einen Rahmen zu geben, in dem Sie über diese Fragen nachdenken können und nicht, dass Sie passiv dasitzen, während ich die unterschiedlichsten Lösungen für alle denkbaren Probleme darlege. Mit anderen Worten, mein Ziel in diesem Buch ist es, Sie zum Mathematiker auszubilden. Nicht Ihnen zu zeigen, was für ein guter Mathematiker ich bin. Es ist viel respektvoller, Ihnen beizubringen, wie Sie Probleme lösen können, als Ihnen Lösungen an die Hand zu geben. Ich habe immer gesagt, dass jeder ein Genie und ein Philosoph ist. Sie brauchen nicht meine Erklärung, wie eine staatenlose Gesellschaft bis ins kleinste Detail funktionieren könnte. Stattdessen gebe ich Ihnen einen Rahmenplan, den Sie nutzen können, um Ihre eigenen Antworten zu erarbeiten und sich selbst davon zu überzeugen, wie gut eine wirkliche freie Gesellschaft funktionieren wird. Als Francis Bacon im 16. Jahrhundert die wissenschaftliche Methode vorstellte, war es für ihn nicht notwendig, alle denkbaren wissenschaftlichen Probleme zu lösen, um den Wert seiner Methodik zu beweisen. Es war sicherlich nützlich, für ihn zu zeigen, wie seine Methodik eine Reihe von lästigen Problemen gelöst hatte und dass sie den Weg zu Antworten in einer Reihe von anderen Bereichen wies, aber natürlich, wenn Bacon in der Lage gewesen wäre, alle denkbaren wissenschaftlichen Probleme zu lösen, die jemals auftreten könnten, gäbe es kaum Bedarf für seine wissenschaftliche Methode überhaupt, da wir nur seine Schriften konsultieren würden, wenn wir ein wissenschaftliches Problem hätten, das wir nicht lösen könnten. Ebenso bin ich als Philosoph daran interessiert, Menschen zu erklären, wie man Dinge neu denkt, anstatt ihnen explizite Antworten auf alle denkbaren Probleme zu geben. Mein Ansatz zur rationalen und wissenschaftlichen Ethik, universell präferierbares Verhalten, UPV, ist, den Menschen eine Grundstruktur für die Bewertung moralischer Vorschläge zu bieten, anstatt ihnen ein komplett abgeschlossenes System der Ethik zu übergeben. Wenn ein solches System der Ethik jemals entwickelt werden könnte, was angesichts der sich unvermeidlich verändernden Lebens-, Gesellschafts- und Technologiebedingungen höchst unwahrscheinlich erscheint, dann müsste niemand jemals wieder über Ethik nachdenken und Philosophie würde in den Abgrund fallen, der den toten Religionen und den nicht mehr existierenden Ideologien vorbehalten ist, was nur als ein weiteres Beispiel für eine temporäre historische Illusion interessant ist, wie die Verehrung von Zeus, Mussolini oder Paris Hilton. Die wissenschaftliche Methode hat zweifellos eine objektive Methodik zur Erlangung von validen Kenntnissen und Verständnis der physischen Welt geliefert und tut dies auch heute noch, ebenso wie das UPV, eine objektive Methodik zur Trennung von Wahrheit und Unwahrheit bei der Bewertung moralischer Aussagen liefert und der freie Markt eine objektive Methodik zur Bestimmung des Wertes bei der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen durch den Mechanismus des Preises. Der Wert der wissenschaftlichen Methode wird erst dann wirklich deutlich, wenn wir religiöse oder abergläubische Offenbarungen als gültige Quelle für die sogenannte Wahrheit aufgeben. Wir greifen nur dann auf einen Kompass zurück, wenn wir unsicher sind, in welche Richtung wir uns bewegen. Wir beginnen erst dann mit der Entwicklung der Wissenschaft, wenn wir anfangen, an der Religion zu zweifeln. Wir fangen erst dann an, die Gültigkeit des freien Marktes zu akzeptieren, wenn wir an der Ethik und der Praktikabilität einer erzwungenen zentralen Planung zweifeln. Auf einer persönlichen Ebene beginnen wir erst dann, unsere Einstellungen zu Beziehungen zu ändern, wenn wir endlich den Verdacht haben, dass wir selbst die Quelle unserer Probleme sein könnten. Ähnlich wie bei einem Fluss entstehen alternative Nebenflüsse nur dann, wenn der ursprüngliche Fluss blockiert ist. Die Entwicklung neuer Denkparadigmen wird im Allgemeinen mehr provoziert als geplant und entbrennt aus einem zunehmenden Frust über die Unwahrheiten der bestehenden sogenannten Lösungen. Dieser emotionale Impuls kann manchmal mit außerordentlicher Schnelligkeit ein kritisches Level erreichen, von einem langsamen Aufbau bis zu einer plötzlichen Explosion. Und ich glaube, dass wir uns einem solchen Impuls in der Gegenwart nähern, wenn es um die Beurteilung von Gewaltanwendung bei der Lösung sozialer Probleme geht. Als starker, lebendiger Wert ist der Nationalstaat als Objekt der Anbetung und Quelle praktischer und moralischer Lösungen so tot wie König Tutanchamun. Niemand glaubt mehr wirklich daran, dass der Staat die Probleme der Armut, der Bildung, des Krieges, der Krankheit, der Sicherheit, der Alten und so weiter lösen kann. Regierungen werden heute mit außerordentlichem Misstrauen und Zynismus betrachtet. Es stimmt, dass viele Menschen immer noch glauben, dass die Idee der Regierung irgendwie gerettet werden kann, aber es gibt ein außerordentliches Maß an Verzweiflung, Frustration und Angst vor unseren bestehenden Methoden zur Lösung sozialer Probleme. Wenn heutzutage jemand sagt, dass wir nur noch ein weiteres Regierungsprogramm brauchen, um alle Probleme zu lösen, die durch frühere Regierungsprogramme geschaffen oder verschärft wurden, dann rollen die meisten Menschen mit den Augen und sehen diesen Ansatz als eine Nicht-Antwort. Natürlich hören wir immer noch viel über staatliche Lösungen in den Medien, der Wissenschaft und den Künsten. Aber die meisten Menschen verstehen jetzt, zumindest emotional, dass die automatische Reaktion wie Regulierung und Subventionen erhöhen von speziellen Interessengruppen herrührt, die entweder vom Staat bedroht oder geschützt sind. Wenn ein Problem auftritt, dann kommt diese Forderung nicht mehr vom Volk, sondern von denjenigen, die von einer verstärkten Regulierung profitieren werden. Der Aufstieg des Internets hat auch das Mainstream-Paradigma der Regierung als Tugend erschüttert. Insbesondere die von den USA geführte Invasion des Irak hat zu einem endgültigen Zusammenbruch des Glaubens an die Tugend etatistischer Lösungen für komplexe Probleme beigetragen. Es ist einfacher, die Lügen der Vergangenheit zu glauben, da wir nicht da waren, als sie erzählt wurden. Es ist schwerer, an die Lügen der Gegenwart zu glauben, da wir mit unseren eigenen Augen sehen können, wie sie sich enttarnen. So bricht unser Glaube, dass die Regierung Probleme lösen kann, an zwei Fronten zusammen. Erstens, wir verstehen jetzt, dass die Regierung Probleme nicht lösen kann. Und zweitens, und was noch wichtiger ist, wir können sehen, dass die Regierung ihre Kontrolle über die Probleme, die sie offensichtlich nicht lösen kann, nicht aufgibt. Dieser letzte Punkt ist eine Anmerkung wert, da er wichtig ist und oft übersehen wird. Wenn die Regierung behauptet, unser Geld zu nehmen, um beispielsweise das Problem der Armut zu lösen, aber die Regierung das Problem der Armut eindeutig nicht löst, sondern eher dazu neigt, es noch schlimmer zu machen, was beginnen wir dann langsam zu verstehen, wenn die Regierung weiterhin unser Geld nimmt? Wenn ich Ihr Geld nehme und Ihnen sage, dass ich Ihnen einen iPod schicke, was für eine Erkenntnis haben Sie dann, wenn ich Ihnen weder den iPod schicke, noch Ihr Geld zurückgebe. Sicherlich verstehen Sie, dass ich Ihnen nur den iPod versprochen habe, um Ihr Geld zu stehlen. Ebenso hat die Regierung nicht unsere Steuern erhöht, um das Problem der Armut zu lösen, sondern behauptet, sie wolle das Problem der Armut lösen, um unsere Steuern zu erhöhen. Nur so lässt sich die grundlegende Tatsache erklären, dass das Armutsproblem nicht gelöst wurde und jetzt noch schlimmer ist, aber die Regierung weiterhin unsere Steuern erhöht. Wir alle beginnen zu verstehen, zumindest auf einer unbewussten Ebene, dass die Regierung uns belügt, wenn es darum geht, anderen zu helfen, um unser Geld zu nehmen. Die Antwort? Wenn Religion nicht die Antwort ist und der Staat nicht die Antwort, was ist es dann? Nun, wenn eine bestimmte, in Anführungszeichen, Antwort sich als so universell katastrophal erwiesen hat, ist der erste Ort, den man sich anschauen sollte, das Gegenteil von dieser Antwort. Wenn keine Eigentumsrechte, bekannt aus dem Kommunismus, katastrophal ist, dann sind Eigentumsrechte, bekannt von freien Märkten, höchstwahrscheinlich vorteilhaft. Wenn religiöser Glaube katastrophal ist, dann ist die Wissenschaft höchstwahrscheinlich von Nutzen. Wenn der Aberglaube katastrophal ist, dann sind Vernunft und Beweise höchstwahrscheinlich von Vorteil. Wenn Gewalt katastrophal ist, dann sind Frieden und Verhandlungen höchstwahrscheinlich von Vorteil. Wenn der Staat katastrophal ist, dann ist Anarchismus höchstwahrscheinlich von Vorteil. Es ist diese letzte Aussage, welche meist die größte Herausforderung für die Menschen ist. Viele von uns können eine Welt ohne Götter und Teufel, ohne Himmel und Hölle, ohne Erbsünde und imaginäre Erlösung akzeptieren. Aber wir können uns eine Welt ohne Regierungen nicht vorstellen oder gar akzeptieren. Viele von uns können sich eine Welt mit einer minimalen Regierung vorstellen, mit einem Staat, der sich nur um Gerichte, Polizei und Militär kümmert. Aber wir können uns keine Welt ohne Regierung vorstellen. Ein Christ kann eine Welt akzeptieren, in der 9999 Götter lächerlich und falsche Illusionen sind, solange sein Gott, der Gott des Alten Testaments, eine wahre, reale und lebendige Gottheit ist. Ein Christ bleibt ein Atheist in Bezug auf fast jeden Gott, aber er wird ein absoluter Theist in Bezug auf seine eigene Gottheit. Fast alle Götter loszuwerden, ist äußerst vernünftig. Diesen einen letzten Gott loszuwerden, ist völlig unverständlich. Auf die gleiche Weise sind Libertäre, Objektivisten und andere Minimalstaatler der Meinung, dass die Beseitigung von 99% der bestehenden Regierungsfunktionen absolut moralisch ist. Aber die Beseitigung des letzten 1% ist absolut unmoralisch. Wir akzeptieren diese Vorbehalte in anderen Bereichen unseres Lebens nicht, was ausreicht, um die wahren Motive hinter solchen Äußerungen zu erahnen. Eine Frau, die nur einmal im Monat zusammengeschlagen wird, lebt 99,99% ihres Lebens gewaltfrei. Aber wir würden ihre Schläge nicht als akzeptabel ansehen. Noch lächerlicher wäre es, wenn man sagen würde, dass eine Frau nicht jeden Tag geschlagen werden sollte, aber dass es völlig unmoralisch wäre, ebenso vorzuschlagen, dass sie überhaupt nicht geschlagen werden sollte. Wenn ich behaupte, dass es moralisch ist, die staatliche Gewalt zu reduzieren, kann ich dann behaupten, dass es absolut unmoralisch ist, diese Gewalt vollständig zu beseitigen? Kann ich mein Leben der Verringerung der Krebshäufigkeit widmen, aber dann behaupten, dass die vollständige Beseitigung von Krebs völlig unmoralisch wäre? Kann ich vernünftigerweise eine Wohltätigkeitsorganisation gründen, um die Armut zu verringern, aber dann in meinem Leitbild behaupten, dass die Beseitigung der Armut ein schreckliches Übel wäre? Natürlich nicht. Ich würde bestenfalls als irrationaler Irrer angesehen werden, wenn ich solche Aussagen tätigen würde. Diejenigen, die behaupten, dass eine Verringerung der Gewalt ein moralisches Ideal ist, die dann aber auch behaupten, dass die Beseitigung der Gewalt ein moralisches Übel wäre, müssen zumindest erkennen, dass sie, wenn sie glaubwürdig bleiben wollen, einen völlig törichten Widerspruch vorschlagen. Mit, in Anführungszeichen, Gewalt meine ich hier nicht, dass der Anarchismus die menschliche Gewalt vollständig beseitigen wird. Die Gewalt, von der ich hier spreche, ist die moralisch, in Anführungszeichen gerechtfertigte und institutionalisierte Einleitung von Gewalt, welche die Grundlage der Staatsmacht ist. Ich werde hier nicht in eine ausführliche Diskussion über die Natur des Staates oder die moralische Argumentation gegen die Einleitung von Gewalt einsteigen, da ich diese Themen in meinen Podcasts und in anderen Büchern ausführlich behandelt habe. Es genügt zu sagen, dass der Staat per Definitionem eine Gruppe von Einzelpersonen ist, die das Recht beanspruchen, die Anwendung von Gewalt gegen legal entwaffnete Bürger in einer bestimmten geografischen Region einzuleiten. Daher halte ich es für vernünftig, dass wir den Ansatz verfolgen, wenn möglich, die Gesellschaft ohne eine Regierung zu führen, da dies ein massives Netto-Positiv wäre. Wenn wir Regierungen haben, bekommen wir unweigerlich Kriege, politisch motivierte und ungerechte Gesetze, die Einkerkerung gewaltfreier, in Anführungszeichen Krimineller, die Überdruckung von Geld und die daraus resultierende Inflation, die Versklavung künftiger Generationen durch unmoralische Defizite, die Fehlausbildung der Jugend, zügellose Stimmenkäufe, endlose Steuererhöhungen, Waffenverkäufe in der ganzen Welt, ungerechte Subventionen für bestimmte Industrien, wirtschaftliche und praktische Ineffizienzen jeglicher erdenklicher Art. Wenn wir uns entscheiden, Regierungen zu rechtfertigen, entscheiden wir uns unweigerlich dafür, so auch die Verbrechen der Machthaber zu rechtfertigen. Wir entscheiden uns mit einer Regierung ebenso für Krieg, Völkermord, Versklavung, finanzieller, moralischer und pädagogischer Korruption, Propaganda, Ausbreitung von Gewalt und so weiter. Wir rechtfertigen die Schaffung von dauerhaften Unterschichten durch Sozialhilfe und illegale Einwanderung, die gewaltige Zunahme der Macht und Gewalt, der organisierten Kriminalität, ausgelöst durch die Beschränkung von Drogen, Prostitution und Glücksspiel. Die Liste der Staatsverbrechen ist nahezu endlos. Man kann nie das eine ohne das andere bekommen. Sich etwas anderes vorzustellen, ist wie sich vorzustellen, dass man sich entscheiden kann, die Mafia zu rechtfertigen, ohne auch ihre Gewalt zu rechtfertigen, die sie zur Aufrechterhaltung ihrer Macht anwendet. Wir können uns ebenso gut vorstellen, dass wir das Militär unterstützen können, ohne gleichzeitig die Morde, die es begeht, zu unterstützen. Angesichts der Zahl der blutigen und völkermörderischen Verbrechen, die im Namen von Staaten verübt wurden, können wir doch zumindest offen sein für die Möglichkeit, dass eine Gesellschaft viel effektiver und moralischer organisiert werden kann, ohne dass eine böse Macht im Zentrum steht. Wenn sich herausstellt, dass die Gesellschaft ohne Staat auskommen könnte, und sei es auch nur stockend oder unvollkommen, dann sollten wir doch die praktischen Unvollkommenheiten akzeptieren, um das wuchernde und bodenlose Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu vermeiden. Selbst wenn die Anarchie nachweislich weniger und schlechtere Straßen hervorbringt, könnten wir doch unbequeme und holprige Autofahrten akzeptieren, um Milliarden von Menschen von der direkten oder indirekten Versklavung durch ihre politischen Herrscher zu befreien. Um dies zu analogisieren, stellen Sie sich vor, dass jemand im 19. Jahrhundert bewiesen hätte, dass Baumwolle um 10% rauer wäre, wenn die Sklaverei abgeschafft werden würde. Wäre es moralisch oder vernünftig, wenn die Leute sagen würden, nun, es ist sicher wahr, dass Sklaverei ein großes Übel ist, aber ich bevorzuge sie gegenüber etwas weniger samtiger Baumwolle? Nein. Wir würden solch ungeheuerlichen Egoismus als erstaunlich korrupt ansehen. Die moralische Heuchelei, zu behaupten, gegen Sklaverei zu sein, sich aber zu weigern, aus Angst vor den geringsten praktischen Unannehmlichkeiten tatsächlich aktiv zu werden, wäre ein ethisches Übel, das schwer zu begreifen wäre. Wenn die Menschen die Möglichkeit der Anarchie von vornherein ausschließen, indem sie sagen, oh, aber wie sollten die Straßen bereitgestellt werden? Dann meinen sie in Wirklichkeit, dass sie Krieg, Völkermord, Steuerversklavung und die Inhaftierung und Vergewaltigung Unschuldiger unterstützen, weil sie sich selbst nicht vorstellen können, wie Straßen ohne Gewalt gebaut werden können. Menschen sollten ermordet, vergewaltigt und eingesperrt werden, weil ich befürchte, dass die Straßen, die ich befahre, etwas mehr Schlaglöcher haben könnten. Kann jemand den moralischen Horror dieser Aussage betrachten, ohne eine bodenlose und existenzielle Übelkeit zu verspüren? Stellen Sie sich nun vor, die Realität sieht so aus, dass die Straßen in einer staatenlosen Gesellschaft wesentlich effizienter und produktiver zur Verfügung gestellt werden. Wenn das der Fall wäre, dann würden sich die praktischen Erwägungen als das genaue Gegenteil der Wahrheit erweisen. Dass wir Mord, Völkermord und Vergewaltigung um der schlechten Straßen willen akzeptieren und nicht um der guten Straßen willen. Diese Art von Nettoverlust bildet den moralischen und rationalen Kern der Argumente für eine staatenlose Gesellschaft. Während es sicherlich wahr ist, dass einige Menschen in der Anarchie schlecht dastehen werden, sind es die Bösen und Korrupten, die am meisten verlieren werden. Genauso wie Priester in einer atheistischen Gesellschaft, sehr zur Erleichterung von Kindern überall. Die wahre Realität einer anarchistischen Gesellschaft besteht darin, dass die moralischen Ziele eines jeden vernünftigen Menschen, die Linderung der Armut, die Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen, wie die Erziehung der Jugend, der Schutz von Kindern, der Alten und der Gebrechlichen, tatsächlich in positiver, produktiver, menschenfreundlicher und moralischer Weise verwirklicht werden können. Eine große Lüge der etatistischen Gesellschaft besteht darin, dass die Hilflosen und Abhängigen geschützt werden, obwohl sie in Wirklichkeit gefangen und ausgebeutet werden. Es ist eine weitere große Lüge der etatistischen Gesellschaft, dass die Unwissenden gebildet werden, obwohl sie in Wirklichkeit noch unwissender gemacht werden. Die große Wahrheit der anarchistischen Gesellschaft ist, dass die Hilflosen beschützt werden, die Unwissenden gebildet werden, die Kranken behandelt werden und dass Straßen gebaut werden. Und besser sind. Um die Schönheit und Tugend des Anarchismus zu erreichen, opfern wir nichts als unsere Illusionen. Sicherlich sollten wir den Menschen wirklich helfen wollen, anstatt dies nur vorzugeben. Sicherlich sollten wir den Frieden der Welt nicht opfern, um unseren Ängsten vor unvollkommenen Straßen nachzugeben. Das Argument der Apokalypse. Natürlich sagen die Menschen nicht, dass wir nicht in einer freien Gesellschaft leben sollten, weil die Straßen unvollkommen sein könnten. Das endlose Argument gegen den Anarchismus ist das WUA, Weltuntergangsargument. Das WUA ist natürlich überhaupt kein Argument, sondern stützt sich vielmehr auf aufgeregte Angstmacherei und ein Argument durch Einschüchterung. Im Grunde genommen geht das Argument ungefähr so. Wir werden alle sterben! Es wäre eigentlich schön, wenn es ein etwas ausgefeilteres Argument wäre, aber die Realität ist nun einmal leider, dass es das nicht ist. Das Hauptargument ist, dass, wenn wir den Satz X akzeptieren, die zivilisierte Gesellschaft zusammenbrechen wird, Kinder auf der Straße sterben werden, die Alten sich gegenseitig auffressen werden und die Welt sich in einem endlosen und apokalyptischen Krieg aller gegen alle auflösen wird. Das ist jedoch überhaupt kein Argument, da es ausschließlich auf Angst und Einschüchterung beruht. Darwin sah sich genau den gleichen sogenannten Einwänden ausgesetzt, als er zum ersten Mal seine Evolutionstheorie veröffentlichte. Falls wir akzeptieren, dass wir von Affen abstammen, wird jeder die Moral aufgeben, die Gesellschaft wird zusammenbrechen, der Krieg aller gegen alle und so weiter und so fort. Die Philosophen wurden hingerichtet, weil sie vorschlugen, dass die Ethik auf etwas anderem als dem Aberglauben beruhen sollte. Die Wissenschaftler werden des gleichen Übels beschuldigt, wenn eine neue Entwicklung die bestehenden Vorurteile der Menschen bedroht. Das ist alles der größte Unsinn, der nur wegen seiner extremen Effektivität überdauert. Das WUA bleibt wirksam wegen eines grundlegenden logischen Irrtums, der zweifellos schon seit der Erfindung der menschlichen Sprache grassiert. Glaube X würde zu Unmoral oder Zerstörung führen, also würde nur ein Narr oder ein böser Mann X befürworten. Da nur sehr wenige Menschen entweder töricht oder böse erscheinen wollen, neigen sie dazu, angesichts dieses Arguments nachzugeben oder den unklugen Weg, den ich schon oft beschritten habe, zu beschreiten, um zu versuchen, das WUA zu widerlegen. Anarchismus führt dazu, dass schlechte Dinge passieren, wird gerufen. Und Anarchisten auf der ganzen Welt antworten endlos, nein, das wird es nicht. Und verlieren auf diese Weise das Argument, bevor es überhaupt beginnt. Die einzige Sache, die bei jedem intellektuellen Argument relevant ist, ist, ob es wahr ist oder nicht. Sich zu weigern, die Gültigkeit und Konsistenz eines mathematischen Arguments zu prüfen, weil sie befürchten, dass die Annahme seiner Schlussfolgerung zu endlosem Übel führen wird, bedeutet einfach, sich einer abergläubischen Angst zu ergeben und die eigene Rationalität aufzugeben. Sätze können nicht böse sein. Mathematik kann nicht böse sein. Etatismus kann nicht böse sein. Fehler können nicht böse sein. Und die Wahrheit ist nicht tugendhaft. Ein Vorschlag kann ein Baby nicht erwürgen. Ein Argument kann eine Nonne nicht vergewaltigen. Und eine Theorie des Anarchismus kann die Menschen nicht in schrumpfende Zombies verwandeln, die Will Smith verfolgen. Eine Theorie des Anarchismus kann nur wahr oder falsch, gültig oder ungültig, logisch oder unlogisch sein. Wenn jemand das WUA einsetzt, beweist das nichts, außer dass er keine guten Argumente hat und dass der Vorschlag ihn emotional beunruhigt. Mit anderen Worten, alles, was das WUA beweist, ist intellektuelle Idiotie und emotionale Unreife. Es ist das philosophische Äquivalent, gegen die Behauptung zu argumentieren, dass Eiscreme mich enthält, indem jemand sagt, ich hatte mal einen Traum, dass ein Eiscrememonster versucht hat, mich zu fressen. Es handelt sich um eine Art von unlogischer Folgerung, die wir von einem sehr jungen Kind erwarten würden, was nur auf ein völliges Unverständnis der vorgeschlagenen Erklärung hindeuten würde. Menschen, die sich von Ideen bedroht fühlen, sollten zumindest die Ehrlichkeit haben zu sagen, ich fühle mich von dieser Idee bedroht. Anstatt so zu tun, als ob die Idee irgendwie objektiv die Menschheit als Ganzes bedroht. Wenn ich Angst vor kleinen Männern habe, sollte ich ehrlich bezüglich meiner Ängste sein und sagen, ich habe Angst vor kurzen Männern. Anstatt vehement zu argumentieren, dass kurze Männer die Welt irgendwie zerstören würden. Vorurteile gegen Anarchisten, ähnlich wie Vorurteile gegen Atheisten, sind jedoch eine der letzten übrig gebliebenen gesellschaftlich akzeptierten Heucheleien. Wir dürfen keine Gruppe negativ beurteilen, außer einer Gruppe, die sich auf Vernunft, Beweise und Gewaltlosigkeit stützt. Es wird uns nichts nützen, schreiend vor der Idee einer staatenlosen Gesellschaft davonzulaufen und sich dabei alle möglichen dämonischen Schrecken vorzustellen. Wenn wir zulassen, dass die Panikmache unser Denken nicht nur informiert, sondern vielmehr definiert und lenkt, dann bleiben wir ohne die Fähigkeit, überhaupt zu denken, sondern müssen uns stattdessen an die Röcke derjenigen klammern, die uns große und furchterregende Geschichten erzählen. Wir können die Wahrheit einer Idee nicht anhand unserer Befürchtungen über ihre Wirkung beurteilen. Argumente für oder gegen die Existenz von Göttern werden nicht durch unsere Ängste vor einem gottlosen Universum bestätigt. Wir können uns einer Theorie der Schwerkraft nicht widersetzen, indem wir sagen, dass es unangenehm ist, die Treppe herunterzufallen. Und wir können auch nicht einer neuen Theorie widersprechen, indem wir Beispiele bereits erfolgreicher Umsetzungen fordern. Der ganze Sinn einer neuen Theorie ist, dass sie beispiellos ist. Der erste Mensch, der ein Düsenflugzeug erfunden hat, konnte kaum Beispiele von Düsenflugzeugen vorlegen, die in der Vergangenheit geflogen sind. Ein weiterer, häufiger Einwand gegen anarchistische Theorien ist, dass sie nicht von professionellen Intellektuellen, Philosophen und Akademikern begrüßt oder für gültig erklärt werden. Der Einwand ist wahr und wie ich in meinem Buch Alltägliche Anarchie ausführlich dargelegt habe, glaube ich, dass wir dies als positiv und nicht als negativ bewerten können. Aber ist es vernünftig, wenn ich Sie bitte, den fast universellen Konsens von hochintelligenten Menschen wie Professoren, Kolumnisten, Akademikern und so weiter abzulehnen, nur weil Sie den Vorschlägen, die ich hier vorbringe, nicht zustimmen oder sie ignorieren? Sicherlich haben wir alle von einer Reihe von Betrügern gehört, vor allem im Internet, die Quacksalberprodukte als Heilmittel verkaufen, um Verzweifelte und Leichtgläubige auszunutzen. Ist es vernünftig, alle aufzufordern, den Respekt vor der Wissenschaft und der Professionalität gänzlich aufzugeben, Fachleute zu ignorieren, nur weil ihre Meinung uns nicht passt? Ist das nicht unsere Angst davor, was das Internet dem gesellschaftlichen Konsens antun wird? Ist das Internet etwa kein wilder Westen mit Artikeln, die behaupten, dass Rauchen gut für sie ist, dass Außerirdische für den 11. September verantwortlich waren, dass Sport schädlich ist, dass Fluorid sie umbringt und dass Essen von Fett sie Gewicht verlieren lässt? Wie können wir sicher sein, dass eine Theorie des Anarchismus nicht nur eine weitere dieser verrückten Ideen ist, die gegen den universellen Konsens von Experten auf diesem Gebiet ankämpft und versucht, nüchterne Wissenschaft durch wilde Spekulation zu verdrängen? Vielleicht ist dieses Buch nur eine Form von ausgeklügelter Trickserei, das öffentliche Ausleben eines verdrängten Minderwertigkeitstraumas, das darauf abzielt, sie von ihren Freunden und ihrer Familie zu trennen, indem sie mit seltsamen und verbotenen Ideen infiziert werden. Und Geldmacherei ist es auch, da sich meine Webseite Free Domain Radio mit freiwilligen Spenden finanziert. Natürlich sind das alles ausgezeichnete Fragen, die man sich stellen kann. Und ich für meinen Teil würde wahrscheinlich nie das Expertenurteil meines Arztes oder meines Buchhalters anzweifeln. Einer der Hauptgründe, warum wir Spezialisten brauchen, ist darin begründet, dass riesige Mengen an menschlichem Wissen unter völlig kontraintuitiven Paradigmen vergraben bleiben. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Zahnseide, trotz anfänglicher Zahnfleischblutung, die Mundgesundheit fördern würde? Sportliche Übungen fühlen sich oft schlecht an und das Essen von Kuchen fühlt sich immer sehr gut an. Und deshalb brauchen wir Experten, die uns an die langfristigen Auswirkungen solcher Aktivitäten erinnern, im Vergleich zu den kurzfristigen Anreizen und Hemmungsfaktoren. Wir ziehen es vor, das Geld sofort auszugeben, anstatt es für einen regnerischen Tag zu sparen. Ein Besuch beim Chirurgen kann zur Folge haben, dass man sich ein paar Tage unwohl fühlt, weil eine Krankheit verhindert oder geheilt wurde, die wir vielleicht noch nicht einmal gespürt haben. Ein guter Freund könnte sich bemühen, uns die emotionalen Probleme eines hochattraktiven Dates vor Augen zu führen und die Befriedigung, die wir spüren, wenn wir heute eine Wutrede beim Ehepartner ablassen, könnte morgen schon für eine unangenehme Zukunft sorgen. In all diesen Bereichen verlassen wir uns auf die Objektivität und Sachkenntnis der Menschen um uns herum, die über die Ausbildung und das notwendige Wissen verfügen, um gegenzusteuern, wenn wir unseren unmittelbaren Begierden folgen wollen. Oft sind es auch Freunde, die Dinge klarer sehen können, weil sie mit etwas Abstand unsere unmittelbaren Verlockungen und Wünsche betrachten können. Was ist mit der berühmten Idee, dass erst ein eingehendes Studium zu maßvollem Handeln führt? Es gibt die Redewendung gefährliches Halbwissen und das aus gutem Grund. Wenn wir die Auswirkungen frühkindlicher Erfahrungen und die langfristigen Effekte auf die Psychologie der Persönlichkeit nicht kennen, ist es viel einfacher, Kriminelle als in Anführungszeichen Bösewichte zu betrachten. Wenn wir die Grundwahrheit nicht kennen, dass Geschichte fast immer eine Geschichte ist, die von den derzeitigen Machthabern erzählt wird, um ihre eigene, in sogenannte Tugend zu untermauern, dann werden wir unweigerlich wirklich schockiert sein, wenn wir auf die längst vergessenen Wahrheiten der Besiegten, der Fremden oder der Toten stoßen. Sollten wir somit nicht auch bei der Beantwortung komplexer Fragen auf Mäßigung achten? Die Frage nach einer geeigneten Gesundheitsvorsorge ist komplex und erfordert eine Vielzahl von Beiträgen von Ernährungswissenschaftlern, Physiotherapeuten, Ärzten, Psychologen und so weiter. Die meisten von ihnen werden eine Form des aristotelischen goldenen Mittelwegs empfehlen. Zu wenig Bewegung führt zu brüchigen Knochen und Speck. Zu viel Bewegung führt zu Verletzungen. Zu wenig Nahrung führt zu Energiemangel. Zu viel Nahrung führt zu Übergewicht. Eine Überfokussierung auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer führt zu einer Abhängigkeit. Eine zu geringe Fokussierung führt zu egoistischem Narzissmus. Eltern müssen oft versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Disziplin und Nachsicht zu finden. Die Bedürfnisse der vielen müssen mit den Bedürfnissen der wenigen in Einklang gebracht werden, selbst in der Geschäftswelt. Das Opfern unseres eigenen, kurzfristigen Glücks zugunsten des längerfristigen Glücks eines anderen, den wir lieben, ist ein wesentlicher Bestandteil von klugen, blühenden und positiven Beziehungen, privat wie beruflich. Erscheint die Antwort: Werdet einfach die Regierung los! In Anbetracht dieser Komplexität nicht als allzu simpel? Meine Mutter pflegte über drei gesellschaftliche Bereiche zu sprechen: Unternehmen, Regierung und Angestellte. Und die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen ihnen zu finden. Zitat: Die immerwährende gesellschaftliche Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, um das Unternehmenswachstum anzukurbeln, aber nicht auf Kosten der Angestellten. So, dass es genügend Steuereinnahmen für die Regierung gibt, um effektive soziale Dienstleistungen zu erbringen. Diese Art des Jonglierens erscheint uns in vielerlei Hinsicht als ausgesprochen reif und erkennt an, dass so, wie es in jedem Einzelnen Gutes und Böses gibt, auch in jeder Gruppe Gutes und Böses existiert. Wenn man möchte, kann man schlechte und korrupte Menschen im Bereich der Politik, der Angestellten und der Wirtschaftsbosse finden. Aber diese grundlegende Realität, zu einer direkten Verurteilung irgendeiner Gruppe zu verdrehen, scheint explizit schädlich zu sein. Ein Mann, der von chinesischen Akrobaten ausgeraubt wurde, hätte wohl kaum Grund, von der Welt zu verlangen, dass chinesische Akrobaten gänzlich abgeschafft werden. So wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, machen schlechte Politiker auch nicht den Wert von Regierungen insgesamt zunichte. Ist es nicht eher kindisch, wenn wir vorschlagen, dass wir uns von einer Institution befreien, die so offen und empfänglich für unser Feedback ist? Wir leben in einer Demokratie, um Himmels Willen. Warum das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn wir uns einmischen und das System verändern können? Wenn uns die Geschäftspraktiken eines bestimmten Unternehmens nicht gefallen, müssen wir den sogenannten Kapitalismus nicht als Ganzes aus dem Weg räumen. Wir können andere über die abscheulichen Praktiken informieren, Boykotte organisieren und so weiter. Sicherlich hat die kommunikative Kraft des Internets erhebliche Barrieren für die Freiheit der Verbreitung der eigenen Meinung und des Informationsaustausches beseitigt. Wir müssen uns nicht mehr passiv damit abfinden, wenn eine Institution uns nicht dient, sondern können sehr schnell und effektiv daran arbeiten, Veränderungen in unserem politischen System herbeizuführen. Es erscheint uns auch bedenklich, das enorme Risiko einzugehen, eine Regierung loszuwerden. Solch ein radikaler Schritt wurde noch nie zuvor als Teil eines bewussten philosophischen Programms unternommen. Natürlich sind schon vorher Regierungen zusammengebrochen und wir brauchen uns nur das Beispiel Somalias anzusehen, um die Machtkämpfe und Kriegsherren zu erkennen, die sich aus einer solchen Situation ergeben können. Regierungen sind schon oft übernommen worden, sowohl intern als auch extern, aber es gibt in der Geschichte kein Beispiel dafür, wie man einen Staat bewusst abbauen kann, ohne ihn zu ersetzen. Scheint es vernünftig, direkt gegen die gesamte kollektive Geschichte unserer Spezies zu verstoßen und eine wesentliche menschliche Institution, die es schon so lange gibt, auszurangieren? Andere radikale, sogenannte Reorganisationen der menschlichen Gesellschaft haben zu endlosem Abschlachten, Chaos, Krieg und der erschütternden Desorientierung von Kindern, die ohne Familie aufgewachsen sind, zu grassierender Polygamie, sogenanntem vergemeinschaftetem Eigentum und so weiter geführt. Es scheint ein besonderer Fluch unserer Spezies zu sein, dass jede Generation oder zwei eine neue Idee aufkommt, die darauf abzielt, die gesamte Geschichte der menschlichen Interaktion zu stürzen und den kontrollierten Trubel eines staatlich verwalteten freien Marktes zu ersetzen durch etwas wie Faschismus, Sozialismus oder Kommunismus. Dann kommt ein anderer wilder Rebell und schimpft, dass Familiendiktatur ist und versucht, den wichtigsten Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, die Kernfamilie, zu untergraben und zu zerstören. Dann kommt jemand anderes und sagt, Eigentum ist Diebstahl, und der Zyklus scheint wieder von vorne anzufangen. Die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft, des menschlichen Lebens selbst, scheinen zu sein, dass Familien gut sind, dass Privateigentum wichtig ist, dass die Gier des freien Marktes nicht alle Güter und Dienstleistungen liefern kann, dass irgendeine Form der zentralisierten Regulierung und Rechtsetzung essentiell zu sein scheint, dass es in jedem Menschen Gut und Böse gibt, aber es gibt einige sehr gute und einige sehr schlechte Menschen und dass die guten Menschen eine Regierung brauchen, um sich vor den schlechten Menschen zu schützen. Ich verstehe, dass es für die Menschen ziemlich nervig sein muss, dass die grundlegenden, von den meisten akzeptierten Wahrheiten erneut einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Möglicherweise fühlt es sich ein wenig an wie ein Biologe, der von einem Kreationisten während eines langen Interkontinentalfluges belehrt wird. Oder wie ein Mathelehrer, der von einem durch Koffein aufgetretenen Schüler bedrängt wird, welcher darauf besteht, dass Zahlen nur eine Illusion sind, Mann. Wissenschaftler hinterfragen die grundlegende Methodik der wissenschaftlichen Methode nicht ständig neu. Ökonomen kippen nicht andauernd die Kernsätze ihres eigenen Berufes um. Dass menschliche Wünsche grenzenlos, aber alle Ressourcen begrenzt sind und Ärzte diskutieren nicht ständig über den Wert des Hippokratischen Eides. Sicherlich können wir sagen, dass einige grundlegende Aspekte des menschlichen Lebens als gegeben hingenommen werden können, sodass wir eine solide Grundlage haben, auf der wir unsere Gedankengebäude aufbauen können. Es gibt bestimmte Arten von Philosophen, die die Frage der Metaphysik und der Erkenntnistheorie immer wieder neu aufwerfen und verlangen zu wissen, woher wir denn wissen, dass wir nicht im Traum eines existenziellen Dämons leben, dass alles eine gelenkte Illusion ist und dass wir tatsächlich ein Gehirn in einem Tank in Form einer Matrix sein könnten. Diese Art von sogenannten Denkern wirft zwar intellektuell anregende Fragen auf, aber es gibt nur wenige von uns, die nicht zwangsläufig mit den Schultern zucken, nachdem sie diesen Schleier der Unwissenheit nicht durchdringen konnten und die Last dieser unbeantwortbaren Fragen abschütteln, mit der Gewissheit, dass wir immer noch ein Leben in der realen Welt haben und dass man in einer Art hyperintellektuellem Koma versinken würde, wenn man dauerhaft sich hinsetzen würde und über diese unbeantwortbaren Fragen nachdenkt. Nehmen wir an, dass es eine gute Sache wäre, die Regierung loszuwerden. Nun, es wäre auch schön, wenn wir außerdem fliegen könnten, unter Wasser atmen oder Gold niesen würden. Ein wesentlicher Bestandteil der rationalen Priorisierung ist es, das Mögliche vom Unmöglichen zu erkennen und zu trennen. Es kann durchaus sein, dass wir im Traum eines Dämons leben. Aber was soll's? Welchen Unterschied würde es für unser tägliches Leben machen, ob dies der Fall ist oder nicht? Wenn es absolut unmöglich ist, die Regierung loszuwerden, zumindest zu unseren Lebzeiten, wäre es dann nichts weiter als eine narzisstische Zügellosigkeit, weiter mit der Idee herumzuspielen, als wenn sie jemals umgesetzt werden könnte? Wir könnten auch theoretisieren, dass eine Woche in Schwerelosigkeit eine ausgezeichnete Heilung für Lungenkrebs sein könnte. Aber das würde Menschen, die heute an der Krankheit leiden, kaum helfen. Sicherlich sollten diejenigen von uns, die über die intellektuellen Fähigkeiten verfügen, solch endlose Abstraktionen zu durchdringen, ihre Fähigkeit für ein greifbares und unmittelbares Gut einsetzen. Wer respektiert die intellektuellen Leistungen eines Biologen, der seine Zeit damit verbringt, sich auszudenken, wie wohl die inneren Organe von Klingonen funktionieren würden? Wir haben sicherlich das Recht, skeptisch gegenüber denjenigen zu sein, die ihre intellektuellen Kräfte einsetzen, um sich auf eine Jagd nach dem Unmöglichen zu begeben. Was könnte ihre Motivation sein? Warum sollte sich jemand mit einer Reihe von Ideen beschäftigen, die nie verwirklicht werden können, die entfremdend und frustrierend sind, wenn man sie diskutiert? Konzepte, welche diese Denker aus dem Orbit des akzeptierten gesellschaftlichen Diskurses katapultieren und auf Dinnerpartys unangenehme Stille erzeugen. Themen, die unter schweißtreibenden Anstrengungen bei ersten Dates vermieden werden. Frustriertes Zähneknirschen beim Lesen der Zeitung oder beim Ansehen eines Films. Eine Reputation für exzentrische Denkmuster, Augenrollen von Freunden, Verdacht auf eine partielle psychische Störung, welche die Menschen in ihrem Umfeld umschiffen, wenn sie vermeiden wollen, einen Wortschwall auszulösen. Und zu guter Letzt einige ziemlich endlose Herausforderungen, wenn es darum geht, ihre Kinder großzuziehen und sie mit Ideen zu füllen, die zweifellos meilenweit entfernt sind vom Konsens der Gleichaltrigen. Es ist wahrscheinlich großzügig geschätzt, wenn man sich vorstellt, dass mehr als einer von 100 Menschen jemals daran interessiert sein wird, mehr über den Anarchismus zu erfahren. Und vielleicht wird einer von Tausenden eifrig den Denkansatz verfolgen und zu einem vollwertigen Anarchisten werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese unglaublich seltenen Kreaturen zufällig in den sozialen und familiären Kreisen des aufstrebenden Anarchisten vertreten sind? Statistisch gesehen ist Anarchismus ein todsicheres Rezept für soziale und familiäre Isolation. Nachdem der Virus des Anarchismus sie infiziert hat, bleibt die Möglichkeit, andere zu infizieren, sehr gering. Also müssen sie sich entweder in eine Art mentale Höhle zurückziehen oder eine psychologisch gefährliche Form des Doppellebens leben, ihre Zunge hüten und ihre Augen abwenden, wann immer das Thema Politik, Wirtschaft oder Staat auftaucht. Angesichts all dieser negativen Folgen im persönlichen Umfeld, in Verbindung mit der Tatsache, dass Anarchismus niemals zu unseren Lebzeiten umgesetzt wird, Wie können wir das Streben nach Akzeptanz für diese wilden Ideen als etwas anderes verstehen, als eine Art intellektuelle Hülle für eine überempfindliche Persönlichkeit, die dazu bestimmt ist, Menschen zu entfremden, zu frustrieren und zu vertreiben? Vielleicht das Ergebnis einer langen Geschichte elterlicher Ablehnung? Abgesehen von einer seltsamen und perversen Art von emotionalem Masochismus, was könnte jemanden dazu motivieren, einen solch verrückten, eitlen, vergeblichen und unerreichbaren intellektuellen Kurs einzuschlagen? Sicherlich, selbst wenn der Anarchismus vernünftig ist, sind es die Anarchisten nicht. Es ist sicherlich wahr, dass es viele seltsame Menschen auf dieser Welt gibt, die zahlreiche seltsame Dinge glauben, und dass einige dieser seltsamen Menschen an den Anarchismus glauben. Stalin war sowohl ein böser Soziopath als auch ein Atheist. Hitler war ein mörderischer Rassist, der auch wusste, wie man seine Schuhe bindet. Daraus können wir aber kein Urteil ableiten über alle Atheisten oder Leute, die wissen, wie man Schnürsenkel bindet. Ein rein persönliches Geständnis. Ich kann für mich selbst sagen, dass obwohl die Wahrheit oft wie das Gewicht einer Kathedrale auf meine manchmal hängenden Schultern drückt und obwohl sie einen Graben zwischen mir, meinen Jugendgefährten und meiner Herkunftsfamilie erzeugt und obwohl sie für erschreckte Gesichter derer um mich herum sorgt und obwohl sie die Gegenwart instabil und die Zukunft unsicher macht, in Anbetracht von allem, was die Wahrheit von mir verlangt und mir auferlegt, würde ich nicht zulassen, dass sie mir je wieder aus meinem Herzen entrissen wird. Die Wahrheit war nicht etwas, was ich bewusst suchen wollte. Als Kind hatte ich mich mit philosophischen Ideen beschäftigt, genauso wie ich mich mit dem Spielen bestimmter Instrumente und dem Malen in Wasserfarben befasst habe. Ich habe mir nie vorgestellt, dass es etwas anderes sein würde als ein leichtes, kurzweiliges Hobby. Wenn ich jetzt, viele Jahrzehnte später, darauf zurückblicke, dann erinnert es mich an eine jener Horrorgeschichten, die davon handeln, dass Menschen zu tief in die Erde hinabsteigen. Aus den Tiefen entspringt eine Art unheiliges Tier, das dann die oberirdische Welt verwüstet. Ein Tier, das Hunderte oder Tausende von Jahren geschlafen hat, wird plötzlich gestört und erwacht mit einem himmelspaltenden Gebrüll und einem wilden und unstillbaren Hunger nach Zerstörung. Während des Schocks, des ersten Ausbruchs, wenn die Ideen, mit denen wir anfangs nur spielten, plötzlich ein Eigenleben anzunehmen scheinen, wie die eskalierenden Zaubersprüche von Goethes Zauberlehrling, schrecken wir vor Entsetzen zurück und springen auf, als wenn wir den roten Laserpunkt eines schießwütigen Scharfschützen auf der Stirn hätten. Aber wir lernen schnell die Lektion aller Horrorgeschichten, dass die Monster nämlich nie außerhalb unseres Kopfes sind. Die Wahrheit ist ein wütender, fordernder und befreiender Trainer, der uns, obwohl wir uns eigentlich dagegen wehren, einen steinigen Berghang hinaufzieht und uns dann sanft absetzt, um dann staunend die schönste Aussicht genießen zu können, die man sich vorstellen kann. Während sich unsere Beschwerden legen und im Nebel der Vergangenheit verschwinden, unter einer Decke von weißem Rauch, laufen unsere Augen mit Tränen über, in stummer Dankbarkeit für das, was wir erblicken können. Solche fröhlichen und getriebenen Narren sehen für die Menschen um sie herum oft ziemlich verrückt aus. Die Wahrheit ist eine Droge, welche die Motive derjenigen, die sie als Ziel verfolgen, für alle anderen unverständlich und seltsam verstörend macht. Der heftige Effekt der Wahrheit macht süchtig. Es entsteht eine Leidenschaft, die an Verzweiflung grenzt. Für die Wiedererlangung einer in sich schlüssigen Vernunft, die Vervollständigung, wenn das Denken und die eigenen Beobachtungen wie Puzzleteile zusammenpassen. Sie hält uns wach, auch wenn wir erschöpft sind. Sie entzündet in uns Anfälle von Leidenschaft, auch wenn wir still und leise sein müssen. Sie ignoriert die oberflächlichen Gesichter und öffnet den wirklichen Verstand. Sie durchblickt die triviale Oberflächlichkeit der Welt und enthüllt alle Herrlichkeit und Schrecken wahrer Tiefe. Und das macht es alles wert. Das Streben nach Wahrheit wirkt nur für diejenigen wie Masochismus, die ihre Freuden nicht gekostet haben. Wenn sich ihre persönlichen Freuden eher auf soziale Akzeptanz konzentrieren, dann wissen sie unbewusst oder vielleicht bewusst, dass das Streben nach philosophischer Wahrheit und Weisheit das wegnimmt, was ihnen im Moment das meiste Glück bringt. im wahrsten Sinne des Wortes, kuscheln sie sich in die Oase der kleingeistigen sozialen Freuden und können nicht über die Wüste hinausblicken, die sie umgibt, in eine weiterreichende und größere Welt. Leider gibt es nur sehr wenige Philosophen, die ihnen helfen werden, diese Illusion loszulassen. Die meisten Philosophen werden endlos über die Schönheit der Welt jenseits der Wüste sprechen, aber sie werden die Menschen nicht selbstbewusst von der Oase wegführen, an die sie sich klammern. »Du solltest wirklich mit mir kommen«, sagen sie. »Denn diese Oase ist ziemlich schlecht, weißt du? Und es gibt diese wunderbare Welt jenseits der Wüste, zu der wir alle gehen sollten.« Und sie zerren an jedermanns Hose und schmeicheln jedem, um durch die Wüste in diese wunderbare neue Welt zu marschieren, die jeden in Sichtweite verwirrt und irritiert. Wenn diese neue Welt so wunderbar ist und sie einen so frei machen soll, warum scheint dann die Summe eurer Freiheit nichts anderes zu sein als euer endloses Drängen, dass wir euch alle in die Wüste folgen sollen? Wenn unsere Welt tatsächlich so klein und unbefriedigend ist, warum verbringen sie dann ihre Zeit hier und nicht in dieser neuen Welt, die ihnen so viel Freude und Freiheit schenkt? Denn, um es euch direkt zu sagen, scheint es so, als wenn auch ihr Angst vor dieser Wüste habt und ihr sie nicht alleine durchqueren wollt. Und deshalb seid ihr verzweifelt auf der Suche nach Menschen, die mit euch kommen werden, weil ihr in Wirklichkeit nicht an diese wunderbare neue Welt des Glücks und der Freiheit glaubt. Wenn sie an einer spezifischen Krankheit leiden würden und sie hätten eine Heilmethode für sie entdeckt, würden sie auch nicht abwarten, diese Heilmethode zu nehmen, bis alle anderen mit der gleichen Krankheit davon überzeugt wären, sie einzunehmen. Eher würden sie die Heilmethode direkt anwenden und alles so detailliert wie möglich dokumentieren, damit sie anderen später berichten können, wie es ihnen ergangen ist, damit sich jeder seine eigene Meinung bilden kann. Aber das ist nicht das, was die anderen Philosophen machen. Sie sagen, dass sie ein Heilmittel gegen Unglück haben, das als Weisheit bezeichnet wird, aber dieses Heilmittel scheint zu verlangen, dass alle anderen es zur gleichen Zeit einnehmen. Sie scheinen nicht bereit zu sein, mit gutem Beispiel voranzugehen, sondern scheinen von einem zwanghaften Bedürfnis versklavt zu sein, alle anderen dazu zu bringen, diese rote Pille zur gleichen Zeit wie sie zu nehmen. Ihr Streben nach Weisheit hat ihnen offenbar nicht die Freiheit, das Glück und den Seelenfrieden gegeben, von dem sie behaupten, dass sie es tut, um es anderen als Vorteil zu verkaufen. Die Welt ist voll von Menschen, die versuchen werden, ihnen Heilmittel anzubieten, die sie jedoch nicht selbst einnehmen würden, und es gibt somit keinen guten Grund zu glauben, dass es mit ihrer Behauptung, philosophische Weisheit führe zum Glück, anders ist. Dieses grundlegende Paradox versklavt jeden in der Oase. Der Anarchist oder Philosoph, wie sich herausstellt, wird nur von seiner Vision der Welt jenseits der Wüste gequält und stärkt damit in der Tat nur den Glauben aller an die Notwendigkeit sozialer Anpassung zur Erreichung und Aufrechterhaltung des Glücks. Auf diese Weise wendet sich der Philosoph eigentlich gegen das Streben nach Weisheit um seiner eigenen sozialen Ängste willen. Er porträtiert die Philosophie tatsächlich als etwas, was einen mit Visionen quält, die man zwar nie erreichen kann, die man aber trotzdem verfolgt, indem man andere mit seinen Ideen belästigt. Und schließlich, da der Philosoph völlig außerstande scheint, dieses grundlegende Paradoxon überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn zu lösen, wie viel Glaubwürdigkeit werden die Menschen in seinem Umfeld ihm zumessen? Seiner Fähigkeit, die Wahrheit zu finden und zu fassen. Wenn ich von mir behaupte, ein wunderbarer Mathematiker zu sein und ständig über die Herrlichkeiten des Erforschens von Zahlen rede, aber alles, was irgendjemand jemals sieht, ist meine ständige Frustration darüber, dass niemand sonst sehr an Mathematik interessiert zu sein scheint und meine völlige Unfähigkeit, meine eigenen Finanzen zu verwalten oder gar zu bemerken, dass die Berechnungen nicht stimmen, werde ich dann nicht als eine Art von verrückter Narr wahrgenommen, motiviert durch weiß Gott was? Die Metapher der Wüste ist ein wenig begrenzt, denn wer die Oase verlässt und die Wüste durchquert, ist nicht mehr in Sichtweite. Wenn wir jedoch die Wahrheit aus unserer Liebe zur Wahrheit heraus verfolgen und diejenigen gelassen hinnehmen, die sich uns nicht anschließen wollen, dann erheben wir uns als Leuchtturm in unserem persönlichen Umfeld, der den wenigen helfen kann, die fähig sind, so stark von einer Liebe zur Wahrheit ergriffen zu werden, dass sie willens sind, den unmittelbaren Komfort ihres derzeitigen Lebens in einer Welt der Lügen aufzugeben. Diejenigen unter uns, die zuerst diese Wüste durchqueren, können in gewisser Weise als die Mutigsten bezeichnet werden. Aber ich muss gestehen, dass sich meine Reise in der Tat weniger wie ein Fisch anfühlte, der den Mut hat, die ersten Schritte auf Land zu wagen, als ein Fisch, der vom Haken der Philosophie gefangen wird und kurzerhand aus der Tiefe gerissen wurde. Die Zukunft zog mich nach vorne, gegen meinen Willen manchmal. Und es war sehr bedauerlich, dass ich dabei fast alle zurückgelassen habe. Ich war nicht von der Herrlichkeit der Welt jenseits der Wüste überzeugt, sondern fürchtete eher, dass die Wüste ewig weitergehen würde und dass ich tatsächlich verrückt werden könnte. Glücklicherweise ist dies nicht geschehen und ich habe die Welt jenseits der Wüste entdeckt, mit all den Schönheiten und Wahrheiten, die darin enthalten sind. Als ich meine Reise auf Schritttempo verlangsamt hatte, verspürte ich wenig Lust, in die Oase zurückzukehren und meine früheren Gefährten dazu zu bewegen, sich mir in dieser neuen Welt anzuschließen. Wenn wir erst einmal den aufreibenden Übergang von der Unwissenheit zur Weisheit geschafft haben, verstehen und schätzen wir die eigentliche Schwierigkeit des Prozesses und können uns nicht mehr vorstellen, unsere ehemaligen Gefährten durch diese Wüste zu zerren. Genauso wenig, wie wir einer zufälligen Person auf der Straße anbieten würden, uns bei einer Mount Everest-Besteigung zu begleiten. Am Ende meines letzten Buches sprach ich über ein kleines Dorf, das von denen bewohnt wird, die es durch diese Wüste geschafft haben. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, wenn wir uns entscheiden, sie anzunehmen, dieses kleine Dorf so gastfreundlich und einladend wie möglich für die wenigen hartnäckigen, durstigen Seelen zu machen, die wir dabei beobachten können, wie sie durch die flimmernde Hitze der Sanddünen kämpfen. Einen Ort zu schaffen, an dem Wahrheit willkommen ist, ist für uns Pioniere das erste Ziel. Wir wissen, dass wir nicht zu dem Halbleben zurückkehren können, das wir vorher hatten. Wir wissen, dass es egoistisch wäre, auf dem Weg der Weisheit weiter und weiter zu gehen, ohne für diejenigen, die uns folgen, einige Markierungen und Ruheplätze zu schaffen. Und wir wissen, dass die unglaublichen Fortschritte in der Kommunikationstechnologie es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ermöglichen, den Weg durch die Wüste zu kartografieren und sichtbar zu machen. Noch nie war es so einladend, den Weg der Wahrheit und Weisheit zu gehen. Der Preis ist nicht mehr der sokratische Giftbecher, Nietzsches Wahnsinn, Ayn Rands spätere Kulthaftigkeit oder der Trockentod der akademischen Konformität, sondern vielmehr ein Ort der Begegnung, ein Forum, in dem wir Ideen und Erfahrungen austauschen können und uns gegenseitig unterstützen und lernen, wie wir uns am besten verteidigen können gegen diejenigen, die uns Schaden zufügen würden. Wir können unsere neuen Häuser in Gesellschaft anderer bauen und nicht allein, wie es in der Vergangenheit so oft der Fall war, auch wenn diese Häuser für viele Menschen vielleicht nur virtuell sind. Wenn wir unsere neuen Häuser komfortabler und einladender gestalten, werden wir tatsächlich beginnen, immer mehr Menschen anzuziehen. Denn sie werden sehen, dass es ein Ziel gibt, das erreicht werden kann. Und sie werden mehr als nur einen Einblick in das Leben bekommen, das jenseits von Lügen gelebt werden kann. Kein Segler kann in einer bewölkten Nacht anhand der Sterne navigieren oder wenn nur ein Stern sichtbar ist. Wenn immer mehr Sterne in Sichtweite blinken, wird die Navigation zunehmend einfacher. Wenn Sie die Berufung verspüren, die Freiheit der Wahrheit und Weisheit zu verfolgen oder, um genau zu sein, wenn der Himmelshaken der Wahrheit und Weisheit Sie in eine unerwartete Stratosphäre reißt, dann ist die Wahl zu einem gewissen Grad für Sie getroffen worden. Zwischen den Welten der Konformität und Weisheit zu schweben bedeutet, in einer Art Nullzone zu leben, in der man weder die Befriedigung der Konformität noch die Befriedigung der Freuden der Weisheit genießt. Es kann wirklich schwer sein, diejenigen zurückzulassen, die auf diesem Weg nicht mitkommen können oder wollen. Und der einzige Trost, den ich mir selbst bieten konnte und den ich Ihnen jetzt anbiete, ist, dass es nichts Besseres im Leben gibt, als eine Welt zu schaffen, in der wir uns nicht zwischen Weisheit und Weggefährten, zwischen Tugend und Gesellschaft entscheiden müssen. Eine Welt, in der eine Einheit mit der Wahrheit nicht eine Uneinigkeit mit denen um uns herum bedeuten würde. Ein paar Grundsätze. Anstatt sie jedes Mal zu wiederholen, wenn ich ein Argument vorbringe, wollte ich ein paar Prinzipien voranstellen, bevor wir beginnen. In erster Linie bin ich zwar Anarchist, aber kein Utopist. Es gibt kein Sozialsystem, das das Böse völlig eliminiert. In einer staatenlosen Gesellschaft wird es immer noch Vergewaltigung, Diebstahl, Mord und Missbrauch geben. Um fair, gerecht und vernünftig zu sein, müssen wir eine staatenlose Gesellschaft nicht mit einem Standard jenseitiger Perfektion vergleichen, sondern mit der Welt, wie sie bereits ist. Das moralische Argument für eine staatenlose Gesellschaft beinhaltet die Realität, dass sie eine große Menge an institutionalisierter Gewalt und Missbrauch beseitigen wird. Nicht, dass sie zu einer vollkommen friedlichen Welt führen wird, was natürlich unmöglich ist. Anarchie kann als Heilung für Krebs und Herzkrankheiten angesehen werden, nicht als Rezept für grenzenlos perfekte Gesundheit. Es wäre unvernünftig, sich einer Heilung von Krebs zu widersetzen, nur weil eine solche Heilung nicht alle anderen möglichen Krankheiten beseitigt. Ebenso wenig könnten wir uns einer staatenlosen Gesellschaft widersetzen, weil einige Menschen schlecht sind und eine freie Gesellschaft sie nicht gut machen würde. Zweitens schlage ich in diesem Buch keine manichäische Sicht der menschlichen Natur vor. Ich glaube nicht, dass Menschen von Natur aus gut oder böse sind. Ich vertrete eine sehr konservative und mehrheitliche Auffassung, nämlich, dass der Mensch auf Anreize reagiert, die auch die Grundlage für die Disziplin der Ökonomie bilden. Menschen sind nicht von Natur aus korrupt, aber sie werden unweigerlich durch Macht korrumpiert werden. Die meisten Menschen werden auf Situationen und Umstände in einer Weise reagieren, die ihren Vorteil maximiert, nicht explizit auf Kosten anderer, obwohl das natürlich geschehen kann. Aber wir sind sowohl biologische als auch moralische Wesen und es gibt nur sehr wenige Menschen, die die Sicherheit ihrer Familie opfern werden, um einem abstrakten moralischen Prinzip zu folgen. Wenn Menschen gezwungen sind, zwischen Tugend und Notwendigkeit zu wählen, werden sie im Allgemeinen die Notwendigkeit wählen und dann ihre Definition von Tugend überarbeiten, um ihre eigenen Handlungen zu rechtfertigen. Dennoch scheint es sehr klar zu sein, dass der Mensch in einem sehr großen und tiefen Maß von der Tugend angetrieben wird. Ein Mensch kann fast nie davon überzeugt werden, das zu tun, was er als böse definiert. Aber wenn das Böse als gut neu definiert werden kann, werden die Menschen es fast zwangsläufig loben oder ausführen. Nur sehr wenige Menschen sind bereit, gegen Bezahlung zu morden. Aber nur sehr wenige Männer werden Soldaten als Mörder verurteilen. Sehr wenige Personen würden von sich sagen, dass sie gegen Vergewaltigung sind, aber trotzdem Vergewaltiger unterstützen. Aber wenn eine ähnliche moralische Gleichung umdefiniert wird, sagt fast jeder, dass sie zwar gegen Krieg sind, aber das Militär unterstützen. Das ist eine der Lehren, die ich aus der gegenwärtigen herrschenden Klasse ziehe, nämlich, dass die Macht der Propaganda, die Böses als gut umdefinieren kann, ein grundlegender Mechanismus ist, um die Menschen zu kontrollieren und sie dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen. Bevor eine Regierung wirklich expandieren kann, muss sie zunächst die Kontrolle über die Geldmenge übernehmen, um die Bürger und das Bildungssystem zu bestechen, um die Kinder zu indoktrinieren. Ein großer Teil des Kommunikationsbudgets der Armee ist der Propaganda gewidmet, und ich gehe davon aus, dass diese Leute mehr als nur ein wenig darüber wissen, wie man am besten Geld ausgibt, um die Gedanken anderer zu kontrollieren. Daher verstehe ich, dass die Debatte über eine staatenlose Gesellschaft so volatil und aggressiv ist. Weil Anarchisten grundsätzlich versuchen, die Definition von Tugend in der Gesellschaft zurückzuerobern. Und da die Gesellschaft als Kollektiv weitgehend durch allgemein akzeptierte Definitionen von Tugend definiert ist, ist der anarchistische Ethikansatz ein Versuch, die Gesellschaft als Ganzes grundlegend zu reformulieren. Frühere Versuche, dies zu tun, haben fast immer zu einer Katastrophe geführt, weil sie sich jedes Mal auf die Erlangung der Regierungsgewalt und die Nutzung ihrer Macht verlassen haben, um einer unbewaffneten Bürgerschaft eine neue Version der Ethik aufzuzwingen. Der anarchistische Ansatz ist besonders beunruhigend, weil wir sagen, dass die Initiierung von Gewalt zur Lösung sozialer Probleme ein großes Übel ist. Vielleicht das größte Übel. Und deshalb politische Lösungen entschieden ablehnen. In der heutigen Welt der Regierung wird nicht nur politische Gewalt zur Lösung ethischer Probleme eingesetzt, sondern auch die Anwendung solcher Gewalt wird selbst als tugendhaft und weise angesehen. Die Ansätze der Anarchisten befinden sich also oberhalb der konzeptionellen Ebene der bestehenden Debatte, denn wir versuchen nicht, die Waffen zu ergreifen und sie in die Richtung zu lenken, die wir befürworten, sondern weisen vielmehr darauf hin, dass Gewalt nicht dazu benutzt werden kann, ein positives Ergebnis in der Gesellschaft zu erzielen. So sind nicht nur bestehende Lösungen unmoralisch, sondern die gesamte Methodik zur Problemlösung basiert auf einem moralischen Übel, der Initiierung von Gewaltanwendung. Dies ist eine grundlegende Neugestaltung der Gesellschaft und die Menschen sind zu Recht besorgt und skeptisch gegenüber dem anarchistischen Ansatz. Es ist der fundamentalste Wandel, den man sich vorstellen kann. Der Unterschied zwischen der Frage, wie Sklaven besser behandelt werden können, und der Feststellung, dass Sklaverei ein unlösbares moralisches Übel ist. Es ist der Unterschied zwischen der Frage, für welche Übertretungen Kinder geschlagen werden sollten, und der Feststellung, dass das Schlagen von Kindern immer unmoralisch ist. Die Vergangenheit nutzen, um die Zukunft zu rechtfertigen. Ich höre oft den Einwand gegen den Anarchismus, dass der Mensch nicht so konstituiert ist, dass er sich selbst produktiv und intelligent steuern kann. Dieser Einwand beruht auf einem so grundlegenden Fehler, dass es sich lohnt, ihn im Vorfeld zu behandeln, da er sich in den kommenden Argumenten für den Anarchismus immer wieder zeigen wird. Wir alle können verstehen, dass es völlig irrational wäre zu sagen, dass Sklaven nicht freigelassen werden können, weil ihnen Initiative und Bildung fehlen. Wir alle verstehen vollkommen, dass Sklaven von der Erziehung ausgeschlossen sind und dafür bestraft werden, wenn sie Eigeninitiative ergreifen. Das wäre wie zu sagen, dass eine totalitäre Wirtschaft nicht privatisiert werden kann, weil alle Arbeiter faul sind. Es ist klar, dass diese Faulheit eigentlich aus einer totalitären Wirtschaft und nicht aus den angeborenen Gewohnheiten der Arbeiter hervorgeht. Ernährungswissenschaftler könnten somit auch sagen, dass fette Menschen nicht abnehmen können, weil sie fett sind. Der gesamte Zweck eines Experten ist es, die Gewohnheiten, welche Unwissenheit und ein Mangel an Möglichkeiten hervorgebracht haben, abzubauen und im Gegenzug rationalere und positivere Verhaltensweisen anzuregen. Es ist sicherlich wahr, dass Menschen, die aus einem etatistischen Bildungssystem kommen, in vielerlei Hinsicht funktional zurückgeblieben sind. Sie verstehen die Gesetze nicht, sie verstehen die Politik nicht, sie verstehen die Ökonomie nicht, sie verstehen die Philosophie nicht. Sie haben sehr wahrscheinlich nie einen Kurs in Logik belegt oder sogar einen solchen angeboten bekommen. Sie verstehen die wissenschaftliche Methode nicht und sie wissen grundsätzlich nicht, wie sie von den axiomatischen Grundbegriffen her denken oder diskutieren sollen. Das sind nur die natürlichen und widerlichen Ergebnisse des bestehenden Systems. Zu sagen, dass Menschen nicht frei sein können, weil ihnen die Lebensgewohnheiten fehlen, die ihnen die Freiheit eingeimpft hätte, ist ein völliger Kreisschluss. Es ist wie zu sagen, dass neugeborene Küken von Gänsen, denen die Flügel gestutzt wurden, niemals fliegen können, oder dass Töchter von Chinesinnen, die unter dem Brauch des Füßebindens gelitten haben, mit gebundenen Füßen geboren werden. Die Ablehnung der zukünftigen Tugenden zugunsten der Übel der Vergangenheit schafft einen in sich geschlossenen Kreis, ein System, dem wir nie entkommen könnten. Falls der Anarchismus sich eines Tages durchsetzt, wird es zweifellos für viele Menschen herausfordernde und spannende Veränderungen geben. Aber was soll's? Das ist eigentlich ein Argument für Anarchismus, nicht gegen ihn. Je schwieriger es ist, aus einer gewalttätigen, etatistischen Gesellschaft herauszukommen, desto mehr ist es notwendig, dies zu tun und zu verhindern, dass sie jemals wieder auftaucht. Wir sagen ja auch nicht, dass Heroin weniger gefährlich ist, weil es so schwer abzusetzen ist. Das ist ein zentraler Grund, warum Heroin gar nicht erst eingenommen werden sollte. Unsere Dosierung von Heroin ständig zu erhöhen, weil es schwer ist, aufzuhören, wäre kaum eine rationale Antwort auf das Problem der tödlichen Sucht. Je schwieriger es ist, aufzuhören, desto mehr sollten wir versuchen, es aufzugeben und desto mehr sollten wir uns bemühen, eine erneute Sucht zu vermeiden. Sie sind nicht die einzige nette Person auf dem Planeten. Ein weiterer Punkt, den ich vorwegnehmen möchte, ist, dass es immer eine seltsame Diskrepanz oder Abschottung in Bezug auf die Sorgen der Menschen um die Hilflosen und Abhängigen in der Gesellschaft zu geben scheint. Wenn ich zum Beispiel davon spreche, öffentliche Schulen loszuwerden, kommt die Antwort unweigerlich zurück, automatisch wie es scheint, wie jede andere gute Propaganda, dass es schrecklich wäre, weil arme Kinder nicht unterrichtet werden würden. In dieser Antwort steckt eine seltsame Art von gedankenlosem Narzissmus, der mich immer wieder irritiert, auch wenn ich ihn verstehe. Zunächst einmal ist es ziemlich beleidigend, dass sie mir vorwerfen, ein System zu entwerfen, das armen Kindern die Bildung verwehrt. In die allgemeine Kategorie des juppie-gierigen Kapitalistenabschaums eingeordnet zu werden, ist nie besonders erhebend. Eine Person wird diesen Einwand erheben, ohne das Gesicht zu verziehen, als wäre sie die einzige Person auf der Welt, die sich um die Erziehung armer Kinder sorgt. Ich weiß, dass dies das Ergebnis reiner Indoktrination ist, weil es so unlogisch ist. Wenn wir die Prämisse akzeptieren, dass sich nur sehr wenige Menschen um die Bildung der Armen sorgen, dann sollten wir uns entschieden gegen die Demokratie, die Herrschaft der Mehrheit wenden, denn wenn sich nur eine kleine Minderheit der Menschen für die Bildung der Armen interessiert, dann wird es nie genug von ihnen geben, um eine Demokratie zu beeinflussen und deshalb würden die Armen niemals gebildet werden. Diejenigen, die der Demokratie zustimmen und akzeptieren, dass die Demokratie die Armen mit Bildung versorgen wird, akzeptieren unweigerlich, dass sich eine große Mehrheit der Menschen genug um die Armen sorgt, um für eine politische Lösung zu kämpfen und die Steuern zu zahlen, die die öffentliche Bildung finanzieren. So akzeptiert jeder Demokrat, der sich um die Armen kümmert, automatisch die Realität, dass eine große Mehrheit der Menschen bereit und in der Lage ist, die Bildung der Armen zu unterstützen und zu finanzieren. Wenn die Menschen bereit sind, für eine staatliche Lösung des Bildungsproblems zu kämpfen und die Steuern zu zahlen, dann ist die staatliche Lösung nur ein Spiegelbild ihrer Wünsche und ihrer Bereitschaft, ihre eigenen Interessen für die Bildung der Armen zu opfern. Wenn ich für ein Heilmittel für eine Krankheit, die ich habe, bezahle und ich herausfinde, dass dieses Heilmittel mich tatsächlich kränker macht, gebe ich dann auf, ein Heilmittel zu finden? Natürlich nicht. Es war mein Wunsch, ein Heilmittel zu finden, das mich überhaupt erst zur falschen Lösung brachte. Wenn ich akzeptiere, dass diese Lösung falsch ist, bin ich frei, eine andere Lösung zu verfolgen. Tatsächlich ist es so, dass ich weiterhin meine Zeit und Ressourcen verschwenden werde, bis ich akzeptiere, dass meine erste Heilung mich tatsächlich kränker macht. Die demokratische Lösung für das Problem der Bildung der Armen ist die Existenz öffentlicher Schulen. Wenn wir diesen Lösungsansatz aufgeben, dann wird der Wunsch der Mehrheit, zur Bildung der Armen beizutragen, einfach eine andere Gestalt annehmen. Eine weitaus effektivere Gestalt. So viel ist garantiert. Ah, sagen die Demokraten, aber ohne für öffentliche Schulen zahlen zu müssen, wird niemand das Geld herausgeben, um freiwillig die Bildung armer Kinder zu finanzieren. Nun, dies wäre nur ein Eingeständnis, dass Demokratie eine vollständige und totale Lüge ist. Dass öffentliche Schulen nicht den Willen der Mehrheit, sondern die Launen einer gewalttätigen Minderheit repräsentieren. So wären die Wählerstimmen überhaupt nicht wichtig und beeinflussten die Regierungspolitik nicht im geringsten. Somit sollten wir diesen lächerlichen Verwaltungsaufwand der Demokratie loswerden und gleich zu einem guten alten platonischen System der Minderheitendiktatur zurückkehren. Dieser Vorschlag wird natürlich mit völligem Entsetzen aufgenommen und es wird protestiert, dass die Demokratie beibehalten werden muss, weil sie das beste System ist, weil die Volksvertretung den Willen der Mehrheit widerspiegelt. In dem Fall bräuchten wir keine Angst zu haben, dass die Armen in einer freien Gesellschaft keinen Zugang zu Bildung haben werden, da die Mehrheit der Menschen dies ohnehin wünscht. Genau das gleiche Argument gilt für eine Vielzahl anderer etatistischer Lösungen für bestehende Probleme, wie zum Beispiel Altersrenten, Arbeitslosenversicherung, Gesundheitsfürsorge für Verarmte, Sozialhilfe etc. Wenn diese staatlichen Programme die Wünsche und den Willen der Mehrheit repräsentieren, dann wird das Entfernen der Regierung die Realität dieser Art von Nächstenliebe nicht beseitigen, da die Regierungspolitik den bestehenden Wunsch der Mehrheit widerspiegelt, diesen Menschen zu helfen. Falls diese Programme nicht die Wünsche und den Willen der Mehrheit repräsentieren, dann ist die Demokratie eine komplette Lüge und wir sollten aufhören, uns in das universelle Wohlwollen unseres Anführers einzumischen und ihn nicht unnötig mit unserer Abstimmung zu stören. Wir werden uns im Laufe des Buches eingehender damit befassen, aber ich wollte das Argument im Vorfeld aufgreifen, nur um auf den lächerlichen Einwand einzugehen, dass die Abschaffung eines demokratischen Staates auch das Wohlwollen beseitigt, das seine Politik antreibt. Ein grundlegendes anarchistisches Argument ist, dass ein demokratischer Staat das echte Wohlwollen der Mehrheit missbraucht, um seine eigene Macht zu erweitern und Armut, Bildungsmangel und Krankheit verschärft, um die Ausweitung dieser Macht zu rechtfertigen und fortzusetzen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Wohlwollen guter Menschen genutzt wird, um sie zu kontrollieren. Wir brauchen nur an das Beispiel der organisierten Religion zu denken, um das zu verstehen. Ein letzter Punkt noch, und dann werden wir anfangen, die Ärmel hochzukrempeln und herausfinden, wie eine freie Gesellschaft wirklich funktionieren könnte. Obwohl die Ideen der Anarchie alarmierend sein können, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Anarchie kein unerprobtes und ungeprüftes System ist. Wie ich in meinem letzten Buch sagte, ist Anarchie die Grundlage dafür, wie wir unser eigenes persönliches Leben organisieren, und sie ist auch die Wurzel dafür, wie die Regierung es schafft zu überleben, zumindest solange sie es tut, trotz ihrer korrupten und bösen Natur. Frühere Ansätze zur Neuschreibung der Sozialethik scheiterten, weil sie sich nicht aus dem entwickelten, was in unserem persönlichen Leben funktioniert. Wir akzeptieren voll und ganz, dass Theorien der Physik nicht dem widersprechen können, was in unserem eigenen Leben direkt beobachtbar ist. Das, was einen fallenden Planeten beschreibt, darf unserer direkten Wahrnehmung eines fallenden Ziegels nicht widersprechen. In der Tat, da wir dem Eindringen der Staatsmacht in unsere eigene, persönliche und praktische, in Anführungszeichen, Anarchie so vehement entgegentreten würden, wird es einfacher sein zu verstehen, dass der Etatismus eine gewalttätige und künstliche Lösung ist, im Gegensatz zur Anarchie. Wenn wir etwa den Kommunismus betrachten, können wir sehen, dass er eine radikale Umkehrung dessen darstellt, was in unserem persönlichen Leben tatsächlich funktioniert. Fortwährend besitzen wir Dinge und handeln mit unserem Eigentum. Uns das Recht auf Eigentum und Handel zu entziehen, ist eine völlig künstliche, entgegengesetzte sogenannte Lösung, weshalb sie durch endlose Gewalt, Mord und Inhaftierung erzwungen werden musste. Ebenso können wir, wenn wir so etwas wie Religion betrachten, sehen, dass sie eine radikale Umkehrung dessen darstellt, was wir in unserem persönlichen Leben tatsächlich für wahr halten. Kinder brauchen keine Drohungen, Bestechungsgelder und Propaganda, um zu glauben, dass die Sonne morgen aufgeht, dass die Schwerkraft wirkt und Beton an den Knien hart ist. Sie müssen nicht eingeschüchtert werden, um sprechen zu lernen, körperlich und geistig zu wachsen oder endlose Fragen zu stellen und ihre Umgebung zu erforschen. Jedoch, um zu glauben, dass ein alter und fantastischer jüdischer Zombie für ihre, in Anführungszeichen, Sünden gestorben ist und dass sie von einem allgegenwärtigen, unsichtbaren Geist verfolgt und gerichtet werden, dass sie symbolisches Fleisch und Blut essen und trinken müssen, um mit einem universellen und unkörperlichen Geist zu kommunizieren. Nun, das erfordert eine enorme Menge an Propaganda, Bestechung und Mobbing. Religion ist eine völlig künstliche, oppositionelle Lösung für die Frage nach Existenz und Ethik. Sie muss den Kindern wiederholt und aggressiv aufgezwungen werden, weil sie selten von Natur aus einen religiösen Glauben entwickeln. Anarchie fällt jedoch nicht in diese Kategorie. Zum Beispiel, wenn sie ein Problem bei der Arbeit haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich jemals mit ihrem Team zusammensetzen und sagen, ich habe die perfekte Lösung für unser Problem gefunden. Was wir tun werden ist, zwei von uns auswählen, ihnen Waffen geben und dann werden diese beiden den Rest von uns zwingen, das zu tun, was immer sie wollen, für die nächsten Jahre. Und dann werden wir vielleicht zwei andere Leute auswählen, die diese Waffen bekommen werden und dann werden sie in der Lage sein, uns zu zwingen, alles zu tun, was sie wollen und dann werden wir wieder von vorne anfangen. Ich habe noch kein Businessbuch gesehen mit dem Titel Gewalttätige interne Monopole – die Lösung Ihrer Kundendienstprobleme. Wenn Sie Probleme in Ihrer Beziehung haben, können Sie zu einem Eheberater gehen. Aber ich habe noch nie von einem Paar gehört, das zur Mafia geht und sagt, wir können uns nicht einigen, wie wir unser Geld ausgeben sollen. Also werden wir euch einen Haufen Waffen und Bomben kaufen. Wir wollen, dass ihr uns sagt, was wir tun sollen, und wenn wir eure Befehle missachten, wollen wir, dass ihr uns entführt und in eine feuchte Zelle werft, wo wir nur hoffen können, nicht von anderen vergewaltigt zu werden. Wenn Sie einen Job suchen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie jemanden entführen und ihn zwingen werden, Sie einzustellen. Wenn Sie eine Freundin oder einen Freund suchen, kann ich nicht glauben, dass Sie jemanden, zu dem Sie sich hingezogen fühlen, mit Chloroform entführen, wie es beispielsweise der Protagonist in John Fowles Buch Der Sammler macht. Wenn Sie Probleme beim Erziehen Ihrer Kinder haben, ist es unwahrscheinlich, dass Sie einen Kidnapper anheuern werden, der Sie entführen wird, falls er aus irgendeinem Grund nicht mit Ihren Erziehungsmethoden einverstanden ist. Diese Liste kann natürlich immer weitergeführt werden. Aber die grundlegende Wirklichkeit ist, dass wir nie nach etatistischen Lösungen für Probleme suchen, mit denen wir in unserem eigenen Leben konfrontiert sind. Wir erschaffen nie einen ortsgebundenen Monopolisten, bewaffnen ihn und geben ihm das Recht, die Hälfte unseres Einkommens mit vorgehaltener Waffe zu nehmen und lassen uns dann zwingen, jeder seiner Launen zu gehorchen. Etatismus und Isolation. Irgendetwas am Etatismus, ein Aspekt daran, isoliert uns zutiefst von unseren Mitbürgern. Wir wandeln uns von lebhaften Problemlösern zu sinnlosen Verteidigern des Status quo. Als Beispiel möchte ich die unvermeidliche Antwort anführen, die ich erhalte, wenn ich eine anarchische Lösung für eine bestehende Staatsfunktion einbringe. Wenn ich sage, dass theoretische Einheiten namens Streitbeilegungsorganisationen, abgekürzt SPOs, Verträge durchsetzen und Eigentum schützen könnten, ist die unmittelbare Antwort, dass sich diese SPOs unweigerlich zu einem einzigen Monopol entwickeln und am Ende wieder einen Staat aufbauen werden, welche die SPOs eigentlich ersetzen sollten. Oder wenn ich über private Straßen spreche, höre ich unweigerlich das Argument, dass jemand einfach eine Straße in einem Ring um ihr Land bauen könnte und ihnen jedes Mal $1 Million berechnen würde, wenn sie diese überqueren wollten. Oder wenn ich über private Verteidigungsagenturen spreche, die benutzt werden können, um eine geografische Region vor Invasion zu schützen, werde ich sofort informiert, dass jene privaten Agenturen einfach ihre Gewehre auf ihre Teilnehmer richten werden, sie übernehmen und einen neuen Staat erstellen werden. Oder wenn ich über die Macht der ökonomischen Ausgrenzung als Instrument zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Einhaltung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Regeln spreche, wird mir sofort gesagt, dass die Menschen zur Verbannung verdammt sein werden, wenn sie nicht kräftige Bestechungsgelder an die Agenturen zahlen, die solche Informationen kontrollieren. Es ist die gleiche Geschichte immer und immer wieder. Es wird eine anarchische Lösung angeboten und ein unmittelbares Katastrophenszenario wird ohne Gedanken, ohne Reflexion und ohne Neugierde vorgetragen. Natürlich stört es mich nicht, dass die Menschen einer neuen und volatilen Theorie kritisch gegenüberstehen. Ich denke, das ist ein wesentlicher Prozess für jede neue Idee. Was mich beunruhigt, ist der grundlegende Mangel an Reziprozität in den Köpfen der Menschen, die leichtfertig kreative Lösungen für hartnäckige Probleme ablehnen. Ich meine nicht die Reziprozität in Bezug auf mich, auch wenn das sicherlich auch fehlt, sondern in Bezug auf jede Form von Autorität oder Einfluss im Allgemeinen. Wenn Menschen in einer geografischen Region zum Beispiel mit einer Agentur oder einer Gruppe von Agenturen Verträge abschließen wollen, was ist dann die größte Angst, die in erster Linie in ihren Köpfen sein wird? Natürlich ist es die Furcht davor, dass irgendeine Verteidigungsagentur ihr Geld nimmt, einen Haufen Waffen kauft und sie sofort versklavt. Wie löst eine freie Gesellschaft dieses Problem? Gut, wenn es eine Marktnotwendigkeit oder Nachfrage nach Kollektivverteidigung gibt, konkurrieren einige Unternehmen für das Geschäft, da es langfristig so lukrativ ist. Die wirtschaftliche Effizienz der Mehrheit der Abonnenten würde den Preis einer solchen Verteidigung nach unten treiben. Aber je mehr Menschen sich in einen solchen Vertrag einschreiben, desto größer wird die Angst aller sein, dass diese Verteidigungsagentur versuchen wird, eine Regierung irgendeiner Art zu werden. So wird kein Unternehmer in der Lage sein, diese Dienstleistung auf die wirtschaftlich effizienteste Weise zu verkaufen, wenn er nicht direkt und glaubwürdig auf die Angst eingeht, eine neue Regierung schaffen zu wollen. Wir sind es so gewohnt, von den Machthabern, seien es Eltern, Lehrer oder Regierungsbeamte, einseitig diktatorische Erlasse zu erhalten, sodass die Vorstellung, dass jemand um unser Vertrauen werben muss, fast unbegreiflich ist. Wenn ich Angst vor etwas habe, was mir jemand verkaufen will, dann ist es an dieser Person, meine Ängste zu beruhigen, wenn er mein Geschäft will. Diese Aussage ist so weit entfernt von unseren bestehenden Umgangsformen mit etatistischer Autorität, dass wir ebenso gut einen neuen Planeten erfinden könnten. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir über eine freie Gesellschaft sprechen, im Wesentlichen über die zwei Seiten eines Verhandlungstisches sprechen. Und ich werde Ihnen später sagen, wie wichtig diese Haltung für Ihr Glück ist, selbst wenn der Anarchismus nie zustande kommen sollte. Wenn es um die Regierung geht, wie sie ist und alles, was diese Regierung jemals sein könnte, sprechen wir nie wirklich über zwei Seiten des Verhandlungstisches. Sie erhalten einen Brief in der Post, der Sie darüber informiert, dass Ihre Vermögenssteuern um 5% steigen werden. Es gibt keine Verhandlungen. Niemand bietet Ihnen eine Alternative an. Ihre Meinung wird nicht vorher konsultiert und Ihre Zustimmung ist danach nicht erforderlich. Denn wenn Sie die erhöhte Steuer nicht bezahlen, werden Sie, nach einer ziemlich langen Folge von Briefen und Telefonaten, ohne ein Haus enden. Es ist zweifellos zutreffend, dass auch Ihr lokaler Kabelanbieter Ihnen eine Nachricht schicken kann, dass die Gebühren um 5% erhöht werden. Aber das ist noch eine Verhandlung. Sie können auf Satellit umschalten oder auf Ihr Kabel verzichten und DVDs von Filmen oder Fernsehsendungen ausleihen oder einige der zusätzlichen Funktionen reduzieren, die Sie haben, oder sich einfach entscheiden, Ihren Fernseher loszuwerden und stattdessen zu lesen und miteinander zu reden. Keine dieser Möglichkeiten gibt es bei der Regierung. Bei der Regierung bezahlt man entweder oder man gibt sein Haus auf, geht ins Gefängnis oder zieht in ein anderes Land, wo der gleiche Prozess wieder von vorne beginnt. Können Sie sich vorstellen, diesen Brief von Ihrer Kabelgesellschaft zu bekommen? Sehr geehrter Kunde, Ihre Kabelrechnung steigt jetzt um 5% pro Monat. Sie können Ihr Kabel nicht kündigen. Niemals. Sie können Ihre Rechnung in keiner Weise reduzieren. Wenn Sie Ihr Kabel ausschalten, bleibt Ihre Rechnung genau gleich. Wenn Sie Ihr Kabel aus der Wand reißen, bleibt Ihre Rechnung genau gleich. Mit der Ausnahme, dass wir Ihnen den Schaden in Rechnung stellen. Auch Ihre Kinder können Ihren Kabelvertrag nicht kündigen. Bitte beachten Sie auch, dass wir unsere Zustellung von TV-Kanälen jeden Monat um ca. einen reduzieren werden. Da wir weniger Kanäle liefern, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Rechnung stark ansteigen wird. Wenn Sie Ihre Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen, geht das Eigentum an Ihrem Haus auf uns über und wir sperren Sie an einem geheimen Ort ein, wo Sie zur technischen Unterstützung gezwungen werden und wo wir Sie nicht vor Übergriffen und Vergewaltigungen schützen können. Wenn Sie versuchen, sich zu verteidigen, während wir Ihr Haus übernehmen, sind wir berechtigt, Sie zu erschießen. Mit freundlichen Grüßen, das etatistische Kabelunternehmen. Wir würden einen solchen Brief als absolut kriminell betrachten und wir wären empört über die diktatorische Einseitigkeit des Briefes und die darin enthaltenen Gewaltandrohungen. Leider ist dies genau die Art von Kommunikation, die wir ständig von unseren Regierungen bekommen. Und in vielerlei Hinsicht gibt es einen indirekten Zusammenhang mit der Art von nicht ausgehandelten Diktaten, die wir als Kinder von unseren Lehrern erhalten haben. Wenn also ein Philosoph der Anarchie private Lösungen für öffentliche Dienstleistungen vorschlägt, fühlen wir uns automatisch und fast unbewusst erinnert an die vielen einseitigen und diktatorischen Gebote. Wir fürchten eine Vielzahl von neuen, kleinen, Quasi-Regierungen und stellen uns vor, dass wir statt ein paar solcher hässlicher Briefe pro Jahr vielleicht Dutzende pro Monat bekommen werden. Wenn Sie jedoch nicht verstehen, dass Anarchismus immer eine zweiseitige Verhandlung ist, dann werden Sie von Ihren rationalen und empirischen Vorteilen unbeeindruckt bleiben und weiterhin Zwang mit Freiwilligkeit verwechseln, was der grundlegendste Fehler ist, der beim moralischen Verständnis gemacht werden kann. Wenn Sie das Bedürfnis nach kollektiver Verteidigung verspüren, aber Sie haben Angst, dass derjenige, mit dem Sie sich für eine solche Verteidigung zusammenschließen, am Ende über Sie herrschen wird, können Sie sich einfach zurücklehnen, Ihre Füße auf den Tisch legen, Ihre Hände hinter den Kopf fassen und einfach sehen, wer mit einem Angebot kommt, das Sie zufriedenstellt. Wenn Sie diesen grundlegenden Wandel im Denken und Verstehen begreifen, dann können Sie sich auf die andere Seite des Tisches setzen und Ihr echtes kreatives Potenzial nutzen, um das Problem zu lösen. Auf diese Weise können Sie sich fragen, wenn ich wirklich kollektive Verteidigungsdienste an einer Gruppe verkaufen wollte, wie könnte ich Ihre Ängste, dass ich mich in eine Art lokaler Diktator verwandeln würde, am besten adressieren und ausräumen? Was meinen Sie dazu? Wenn Sie persönlich 10 Millionen Dollar pro Jahr verdienen könnten, indem Sie dieses Problem lösen, was würden Sie sich einfallen lassen? Wie würden Sie die Ängste der Menschen, dass sie ihr Geld nehmen, eine Armee kaufen und über sie herrschen würden, adressieren und lindern? Es gibt so viele kreative und produktive Antworten, wie es Leute gibt, die sich für das Problem interessieren. Hier ist eine, die mir spontan einfällt. Ich würde 5 Millionen Dollar auf das Bankkonto eines unbeteiligten Dritten einzahlen und es jedem als Belohnung auszahlen, der beweisen kann, dass ich einen Vertrag mit meinen Kunden nicht pünktlich erfüllt habe. Ich würde meine Konten und mein Inventar so weit wie möglich veröffentlichen und jedem, der vorbeikommen und mein Unternehmen und seine Bestände besichtigen wollte, freien Zugang gewähren. Auf diese Weise könnten die Leute sicher sein, dass ich nicht irgendeine geheime Armee von schwarzen Hubschraubern und Männern in Roboteranzügen zusammenstelle. Ah, mögen sie sagen, aber was, wenn niemand diese Art von Inspektion durchführen wollte? Auch das Problem ist leicht zu lösen. Ich würde einfach einer Organisation 1 Million Dollar pro Jahr zahlen, um mein Geschäft zu prüfen und ihnen versprechen, dass wenn sie mich jemals beim Aufbau irgendeiner Art von Geheimarmee oder Waffen finden würden, ich ihnen dann die 5 Millionen auf dem Bankkonto einer dritten Partei zahlen würde. Auf diese Weise würden externe Prüfungen sicher durchgeführt und die Prüfer hätten jeden Anreiz, alle Aktenschränke auf der Suche nach einer Miniaturroboterarmee durchzuforsten. Ah, mögen sie sagen, aber was wäre, wenn sie dieser Wirtschaftsprüfungsorganisation heimlich 2 Millionen Dollar im Jahr zahlen würden, um nur so zu tun, als würden sie ihr Geschäft prüfen? Nun, hier beginnen wir in ein sehr merkwürdiges Wirtschaftsgebiet vorzudringen, das in einem freien Markt völlig unhaltbar wäre, weil meine Firma dann 5 Millionen Dollar im Voraus ausgeben würde, 1 Million Dollar für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zahlen würde und dann weitere 2 Millionen Dollar für gefälschte Prüfungen. Eine solche Firma würde niemals in der Lage sein, wettbewerbsfähige Preise anzubieten im Vergleich zu einer Firma, die ehrlich wirtschaften würde. Aber selbst wenn dies möglich wäre, es wäre immer noch ein leicht lösbares Problem, indem man einfach 5 Unternehmen für die Durchführung von Prüfungen bezahlt. Wenn man 5 Millionen Dollar pro Jahr aus einem Gewinn von 10 Millionen Dollar pro Jahr zahlt, hat man immer noch 5 Millionen Dollar Vorsprung. Aber was ist, wenn... Wir alle wissen, dass dieses Spiel für immer weitergehen kann. Die Denkweise, die ich Ihnen jedoch nachdrücklich nahelegen möchte, ist, dass Sie nicht mit jemandem einen Vertrag eingehen müssen, der nicht bereit ist, Ihre Wünsche zu erfüllen. Relatives Risiko. Was passiert, wenn kein Unternehmer in der Lage ist, Ihnen ein Geschäft anzubieten, das Ihre Ängste erfolgreich beruhigt? Da müssen Sie gar keinen Deal eingehen. Ah, könnten Sie dann sagen, aber dann riskiere ich eine ausländische Invasion. Nun, das ist durchaus richtig. Aber wenn Sie alle Angebote von Unternehmern ablehnen, die Sie schützen wollen, weil Sie glauben, dass Ihr Schutz zu viel Risiko birgt, dann ziehen Sie eindeutig das Risiko einer Invasion dem Risiko eines Schutzes vor. In diesem Sinne können Sie sich für ein Unternehmermodell entscheiden, nicht weil es risikofrei ist, sondern weil es weniger riskant ist als das Risiko einer Invasion. Wenn Sie eine risikofreie Wahl haben möchten, dann wünschen Sie sich leider eine andere Art von Universum als jenes, welches wir bewohnen, da Risiko ein unvermeidlicher und natürlicher Teil des Lebens ist. Vor diesem Hintergrund wenden wir uns einem der ersten großen Einwände gegen die Idee einer staatenlosen Gesellschaft zu, der kollektiven Verteidigung, um ein Beispiel für die Methoden zu geben, die wir in diesem Buch verwenden werden. Kollektive Verteidigung, ein Methodikbeispiel. Im Idealfall sollten Invasionen eher verhindert als abgewehrt werden, ebenso wie Krankheiten eher verhindert als geheilt werden sollten. Der überzeugendste denkbare Fall für Anarchismus ist, dass eine staatenlose Gesellschaft aufgrund ihrer Natur eine Invasion verhindern würde, anstatt nur die Fähigkeit zu besitzen, sie gewaltsam abzuwehren. Bevor wir also herausfinden, Wie wir eine Invasion abwehren können, sollten wir uns erst einmal ansehen, was eine Invasion eigentlich bewirken soll. Was ist die Motivation für Invasionen? Stellen wir uns ein Land vor, in dem es zwei Farmen gibt, die Bob bzw. Jim gehören. Bob ist ein raffgieriger und fieser Kerl, der seine Farm erweitern und mehr Geld verdienen möchte. Östlich von Bob befindet sich Jims Farm, die effizient und produktiv ist, mit einer großen Vielfalt an Kühen und Hühnern und ordentlich bepflanzten Feldern. Westlich von Bob liegt eine unberührte Wildnis voller Bären, Wölfe, Kojoten, Mücken und Sümpfe und allerlei andere unangenehme und gefährliche Dinge. Wie kann Bob aus rein praktischer Sicht seine Farm am effizientesten ausbauen und sein Einkommen steigern? Sicherlich wäre es eine Investition in ein paar Waffen für die Übernahme von Jims Farm. Für eine sehr geringe Summe erhält Bob eine funktionierende und produktive Farm, die ihn mit Milch, Eiern und Getreide versorgt. Auf der anderen Seite könnte sich Bob entscheiden, nach Westen zu gehen, in die unberührte Wildnis und versuchen, eine Reihe von gefährlichen Raubtieren zu töten, die Sümpfe trocken zu legen, alle eingebetteten Bäume und Sträucher auszureißen und zu entwurzeln. Nach ein oder zwei Jahren mühevoller Arbeit hat er sich vielleicht ein paar zusätzliche Hektar für sich selbst geschaffen. Eine Investition, die sich kaum lohnen würde. Wenn Bob expandieren will und sich wenig um Ethik kümmert, wird er in Jims Farm einfallen und sie übernehmen, weil er so das Kommando über ein bereits existierendes System der Ausbeutung und Produktion übernehmen kann. So können wir sehen, dass der Akt der Invasion eines benachbarten Territoriums in erster Linie durch den Wunsch motiviert ist, ein bestehendes Produktionssystem zu übernehmen. Wenn dieses produktive System nicht vorhanden ist, dann verschwindet die Motivation zur Invasion. Ein Autodieb wird niemals eine verrostete alte Kiste stehlen, die auf einem verlassenen Grundstück auf Ziegeln sitzt, sondern vielmehr versuchen, ein Auto zu stehlen, das in gutem Zustand ist. Diese Analyse der Kosten und des Nutzens einer Invasion ist wesentlich, um zu verstehen, wie eine staatenlose Gesellschaft tatsächlich funktioniert, um eine Invasion zu verhindern, anstatt sie nur abzuwehren. Wenn ein Land in ein anderes Land einfällt, besteht das Hauptziel darin, das bestehende Regierungssystem zu übernehmen und so die Steuern von den bestehenden Bürgern einzuziehen. So wie Bob nur in Jims Farm einfallen will, um seine domestizierten Tiere zu übernehmen, wird eine Regierung nur in ein anderes Land eindringen, um die Regierung dieses Landes zu übernehmen, um so zum neuen Steuereintreiber zu werden. Wenn es kein Steuererhebungssystem gibt, dann gibt es keine produktive Ressource, die das eindringende Land übernehmen kann. Außerdem, um ein dummes Beispiel zu nehmen, können wir leicht verstehen, dass Bob nur dann in Jims Farm eindringen wird, wenn er weiß, dass Jims Kühe und Hühner nicht bewaffnet und gefährlich sind. Um die Metapher ein wenig näher an die Realität anzupassen, stellen Sie sich vor, dass Jim eine Reihe von Arbeitern auf seiner Farm beschäftigt, die alle ehemalige Armeeangehörige und gut bewaffnet sind und bis zum Tod kämpfen werden, um diese Farm zu schützen. Die Abschreckung vor einer Invasion wird dadurch erheblich erhöht. Ebenso halten inländische Regierungen ihre Bürger im Allgemeinen weitgehend entwaffnet, um sie effektiver besteuern zu können, so wie Landwirte ihren Gänsen und Hühnern die Flügel stutzen, um ihre Eier und ihr Fleisch effizienter einsammeln zu können. So kommt die Kosten-Nutzen-Analyse der Invasion nur dann zum Tragen, wenn die Vorteile klar und einfach zu erreichen sind. Also ein bestehendes Steuererhebungssystem und, wenn die Kosten der Invasion relativ gering sind, eine weitgehend entwaffnete Bürgerschaft. Im wahrsten Sinne des Wortes kann also nicht in eine staatenlose Gesellschaft eingedrungen werden, denn es gibt wirklich nichts zu erobern. Es gibt keine Regierungsgebäude zu bewohnen, keine bestehende Regierung zu verdrängen, kein Steuererhebungssystem, welches man übernehmen und davon profitieren könnte, und außerdem gibt es keine genaue Information über den Grad der Bewaffnung, den die Bürger besitzen. Keine Sorge, wir werden uns später auch die Waffenkontrolle vornehmen. Ein angreifendes Land kann sich sicher sein, dass es, wenn es die militärische Verteidigung einer anderen Regierung durchbricht, auf keinen nennenswerten Widerstand der bestehenden Bürgerschaft stoßen wird. Eine etatistische Gesellschaft kann wie ein Ei betrachtet werden. Wenn man die Schale durchbricht, gibt es keine zweite Verteidigungslinie im Innern. Die eindringenden Regierungen sind sich der bestehenden Gesetze gegen die Verbreitung von Waffen in dem Land, in das sie eindringen, sehr wohl bewusst. Sie werden also garantiert einer praktisch entwaffneten Bürgerschaft gegenüberstehen, solange sie die militärische Verteidigung durchbrechen können. eine Anarchie angreifen. Stellen wir uns vor, dass Frankreich eine staatenlose Gesellschaft wird, Deutschland und Polen aber nicht. Lassen Sie uns mit dem Klischee fortfahren und uns vorstellen, dass Deutschland den starken Wunsch hat, militärisch zu expandieren. Der deutsche Anführer schaut dann auf eine Karte und versucht herauszufinden, ob er nach Osten, nach Polen oder nach Westen, nach Frankreich gehen soll. Wenn er nach Osten, nach Polen geht, dann wird er, wenn er die polnische Militärverteidigung durchbrechen kann, in der Lage sein, sich an der bestehenden Steuerbasis zu erfreuen und sich einer fast vollständig entwaffneten Bürgerschaft gegenübersehen. Er wird das bestehende polnische Steuersystem nutzen können, um seine eigene Regierung zu bereichern, da die Polen bereits kontrolliert und sozusagen domestiziert sind. Mit anderen Worten, er hat nur einen Feind zu überwinden und zu zerstören, nämlich das Militär der polnischen Regierung. Wenn er diese einzige Verteidigungslinie überwinden kann, gewinnt er jedes Jahr die Kontrolle über Milliarden von Dollar an bestehenden Steuereinnahmen, sowie eine bereits bestehende Armee und ihre Ausrüstung. Auf der anderen Seite, wenn er überlegt, nach Westen, nach Frankreich zu gehen, sieht er sich in der Tat einigen gewaltigen Hindernissen gegenüber. Es gibt keine besonderen Gesetze über den inländischen Besitz von Waffen in einer staatenlosen Gesellschaft, so dass er überhaupt nicht weiß, welche Bürger welche Waffen haben, und er kann sicherlich nicht damit rechnen, dass er nach dem Sieg über eine einzige Armee eine legal entwaffnete Bürgerschaft zum Ausrauben haben wird. Zweitens, nehmen wir an, dass seine Armee über die Grenze nach Frankreich rollt. Was ist ihr Ziel? Wenn Frankreich noch eine Regierung hätte, dann wäre es eindeutig sein Ziel, Paris einzunehmen, die bestehende Regierung zu verdrängen und das bestehende Steuersystem zu übernehmen. Doch wohin soll seine Armee gehen, wenn sie die Grenze überquert? Es gibt keine Hauptstadt in einer staatenlosen Gesellschaft, keinen Regierungssitz, kein bestehendes System der Steuererhebung und Bürgerkontrolle, keine zentralisierte Behörde, die erobert und übernommen werden kann. Im obigen Beispiel der beiden Farmen und der Wildnis ist dies nicht das Äquivalent zur Übernahme von Jims Farm, sondern eher dazu, dass Bob in die Wildnis geht und Kojoten, Bären, Sümpfe und Moskitos gegenübersteht. Es gibt keinen singulären Feind, keine vorhandenen Ressourcen, die er übernehmen könnte, und nichts Besonderes, was er beschlagnahmen könnte. Aber lassen Sie uns sagen, dass die deutsche Führung völlig verblödet ist und beschließt, Richtung Westen nach Frankreich zu ziehen, und lassen Sie uns auch annehmen, dass jeder in Frankreich auf jede Art von kollektiver Selbstverteidigung verzichtet hat, um die Argumente der Gegenseite so stark wie möglich zu machen. Was wird die deutsche Armee in Frankreich unternehmen? Werden sie von Tür zu Tür gehen, an die Häuser der Menschen klopfen und ihr Besteck verlangen? Selbst wenn dies möglich und tatsächlich erreicht wäre, würde nur der Rücktransport des Besteckes nach Deutschland erfolgen und damit die deutschen Silberwarenhersteller aus dem Geschäft drängen. Wenn deutsche Hersteller aus dem Geschäft aussteigen, entlassen sie die Menschen und zerstören damit die Steuereinnahmen der deutschen Regierung. Die deutsche Armee kann französische Häuser nicht vernünftig nach Deutschland transportieren. Vielleicht werden sie französische Autos und französische Elektronik beschlagnahmen und stattdessen nach Deutschland schicken. Und was soll die deutsche Regierung mit Tausenden von französischen Autos und iPods machen? Sollen sie diese Objekte an ihre eigenen Bürger zu stark reduzierten Preisen verkaufen? Ich vermute, dass einige deutsche Bürger damit relativ zufrieden wären. Aber auch hier würde es nur dazu kommen, dass die deutschen Hersteller von Autos und Elektronik aus dem Geschäft gedrängt würden, wodurch die Steuereinnahmen der deutschen Regierung erneut stark reduziert würden, was zu einem Nettoverlust führen würde. Darüber hinaus würde die deutsche Regierung durch die Zerstörung der heimischen Industrien um eines einmaligen Transfers französischer Waren willen ihr eigenes zukünftiges Einkommen lahmlegen, da die heimische Produktion eine permanente Quelle von Steuereinnahmen darstellt. Ein perfektes Beispiel für die Tötung der Gans, die das goldene Ei legt. Nun, vielleicht könnte die deutsche Regierung französische Staatsbürger beschlagnahmen und sie als Sklavenarbeiter nach Deutschland schicken. Was wäre das Ergebnis? Leider würde dies auch nicht funktionieren, zumindest nicht lange, denn Sklavenarbeit kann nicht besteuert werden und Sklavenarbeit würde die bestehende deutsche Arbeit, die steuerpflichtig ist, verdrängen. Damit würde die Regierung wieder dauerhaft ihre eigenen Einnahmen reduzieren, was sie nicht tun würde. Ein weiterer Grund, warum Deutschland in ein anderes Land einmarschieren könnte, wäre die Kontrolle über den Reichtum der Regierung, die Fähigkeit, Geld zu drucken und das Eigentum an einer großen Menge an Sachwerten wie Gebäuden, Autos, Gold, Produktionsstätten und so weiter. In einer staatenlosen Gesellschaft bleibt jedoch nichts unbesessen, außer den Dingen, welche keinen Wert haben oder nicht besessen werden können, wie die Luft. Es gibt keine öffentlichen Güter zu beschlagnahmen Und es gibt keine staatlichen Druckmaschinen, mit denen Geld geschaffen und Kapital nach Deutschland transferiert werden kann. Es gibt keine endlosen Tresore von Regierungsgold zu rauben, keine einzige Ansammlung von militärischen Vermögenswerten zu beschlagnahmen. Außerdem, wenn wir zu einem Dieb gehen und ihm sagen, willst du ein Haus ausrauben? Was wird seine erste Frage sein? Zur Hölle, ich weiß es nicht, was ist da drin? Ein Dieb wird immer den Nutzen eines Hausraubs wissen wollen. Er ist sich natürlich der Risiken und Kosten bewusst und muss sie gegen die Belohnung abwägen. Er wird nie die Außenseite einer Sozialwohnung hinaufsteigen, um sich einen alten Fernseher und einen Kassettenrekorder zu schnappen. Je genauer er den Wert der Inhalte eines Hauses kennt, desto besser kann er den Wert des Einbruchs einschätzen. Die deutsche Führung wird bei der Entscheidung, in welches Land sie einmarschieren soll, bis auf fast den letzten Dollar die Steuereinnahmen der polnischen Regierung sowie den Wert des öffentlichen Vermögens, das sie bei einem Einmarsch beschlagnahmen wird, kennen. Der Profit lässt sich somit sehr einfach beurteilen. Auf der anderen Seite, wenn Sie nach Westen schauen, in die französische staatenlose Gesellschaft, wie werden Sie wissen, was Sie eigentlich bekommen werden? Es gibt keine veröffentlichten Zahlen für das Nettovermögen der Gesellschaft als Ganzes. Es gibt keine Steuereinnahmen und es gibt keine öffentlichen Vermögenswerte, die leicht im Voraus bewertet werden können. Es gibt keine Möglichkeit, die Kosteneffizienz der Invasion zu beurteilen. Die Invasion einer etatistischen Gesellschaft ist wie das Greifen in den Käfig einer großen Anzahl von gefangenen Hühnern. Man bekommt alle Eier auf ewig. In eine staatenlose Gesellschaft einzudringen, ist wie ein Sprint auf eine Schar von Möwen. Alles, was sie tun, ist sich zu zerstreuen und sie bekommen nichts, außer vielleicht etwas Dreck auf ihrer Stirn. So ist es völlig unmöglich, dass die deutsche Führung es für eine gute Idee hält, nach Frankreich und nicht nach Osten, nach Polen zu gehen. Wir könnten die Sache an dieser Stelle beenden und mit unseren Antworten vollkommen zufrieden sein. Aber ich bin immer bereit, den schlimmsten denkbaren Fall zu akzeptieren. Sagen wir, dass ein verrückter Deutscher, der als Kind mit französischen Schulbüchern geschlagen wurde, am Ende die Regierung leitet und sich überhaupt nicht um die Kosten und den Nutzen einer Invasion in Frankreich kümmert, sondern sie nur übernehmen will, um, keine Ahnung, um alle Schulbücher zu verbrennen oder so. Wir werden im nächsten Kapitel auf die Art und den Inhalt der privaten Agenturen eingehen, aber lassen Sie uns einfach sagen, dass es eine Reihe dieser privaten Verteidigungsagenturen gibt, die dafür bezahlt werden, Frankreich gegen einen solchen angreifenden Verrückten zu verteidigen. Gut, wenn ich irgendeine Form der privaten militärischen Verteidigungsagentur gründen würde, wäre die erste Priorität herauszufinden, wie ich meine Kunden am wirksamsten und kostengünstigsten schützen könnte. Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, dass Atomwaffen das wirksamste Abschreckungsmittel gegen Invasionen sind, das jemals erfunden wurde. Keine einzige Atommacht wurde jemals überfallen oder von einer Invasion bedroht. Und so wäre es im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombendeal, in ein paar gut platzierte Atomwaffen zu investieren. Wenn wir davon ausgehen, dass 1 Million Mitglieder bereit wären, für ein paar Atomwaffen als Abschreckung gegen eine Invasion zu zahlen und dass diese Atomwaffen jedes Jahr etwa 30 Millionen Dollar kosten, um sie zu kaufen und zu warten, dann sprechen wir von 30 Dollar pro Jahr und Abonnent oder weniger als 1 Cent pro Tag. Die Verteidigungsbehörden verdienen nur dann Geld, wenn eine Invasion nicht stattfindet. So wie Krankenkassen nur dann Geld verdienen, wenn man nicht krank ist, sondern nur dann, wenn man gesund ist. So wäre die Frage, die ich am dringendsten beantworten wollen würde, wenn ich eine Verteidigungsagentur leiten würde: Wie kann ich eine Invasion am besten verhindern? Nehmen wir an, dass die französische staatenlose Gesellschaft ein Leuchtfeuer der Freiheit in einem Meer von aggressiven und etatistischen Nationen ist. Die französischen Verteidigungsagenturen würden Tag und Nacht arbeiten, um sicherzustellen, dass die Kosten der Invasion so hoch wie möglich und der Nutzen so gering wie möglich ist. Würde ich eine dieser Agenturen leiten, würde ich mir Lösungen wie die folgende vorstellen. Deaktiviertes Geld. Wenn ich besorgt wäre, dass meine Abonnenten von einer eindringenden Armee ausgeraubt werden könnten, würde ich denen, die bereit sind, ihr elektronisches Geld so zu sichern, dass es ohne ihren eigenen Daumenabdruck oder ähnliches nicht ausgegeben werden könnte, ermäßigte Preise anbieten. Natürlich kann jedes System gehackt werden und Menschen können mit ihrem Geld entführt werden, aber der Zweck hier ist nicht, alle möglichen Umgehungen zu verhindern, sondern einfach die materiellen Vorteile einer Invasion in Frankreich zu reduzieren. Ebenso könnte ich Herstellern, die bereit wären, ein kleines GPS-Gerät in den Innenleben ihrer Maschinen zu installieren, reduzierte Verteidigungsraten anbieten, so dass sie nicht mehr funktionieren, wenn sie in ein anderes Land verlegt würden. Diese Vorrichtung könnte auch in Autos und anderen Wertgegenständen enthalten sein, sodass sie entweder in Frankreich verwendet werden müssten oder gar nicht verwendet werden könnten. Da die Kontrolle von Brücken ein vorrangiges militärisches Ziel ist, um die Bewegung von Truppen und Fahrzeugen zu erleichtern, möchte ich auch den Einbau bestimmter Vorrichtungen in einheimischen Pkw und Lkw fördern, die den Zugang zu den Brücken automatisch offen halten. So würden einfallenden Armeen der Zugang zu diesen Brücken wesentlich erschwert, was wiederum die Geschwindigkeit ihrer Invasion verlangsamen würde. Wenn eine Invasion unmittelbar bevorsteht, würde ich so viele Bürger wie möglich bewaffnen und ausbilden. Jede einfallende Armee würde in einer staatenlosen Gesellschaft vor einer völlig anderen Herausforderung stehen. Wenn Deutschland in Polen einmarschiert, wie viele Bürger würden ihr Leben riskieren, wenn sie gegen eine andere Regierung kämpfen würden? Ob ein polnischer oder ein deutscher Anführer sie besteuert, macht relativ wenig Unterschied. Deshalb ist es für den Durchschnittsbürger egal, wer die lokale Mafia leitet. Die Bürger einer staatenlosen Gesellschaft würden sich jedoch einem Versuch widersetzen, ihnen Steuern und eine Regierung aufzuerlegen und wären daher viel eher bereit, die Art von endlosen Aufständen zu starten, die wir so oft in den Annalen der Besatzungsgeschichte lesen. Das sind zwar nur jetzt einige wenige Ideen aus dem Stegreif, aber es ist relativ einfach zu sehen, wie die Vorteile einer Invasion in Frankreich erheblich verringert oder sogar beseitigt werden könnten, während die Kosten einer Invasion in Frankreich erheblich erhöht oder sogar unerschwinglich gemacht werden könnten. Man könnte den Einwand erheben, dass eine verrückte Gruppe eine Atombombe einfach irgendwo in Frankreich zünden könnte, aus einem verrückten oder schändlichen Grund, aber das ist kein Argument gegen eine private Verteidigungsbehörde und für eine etatistische Gesellschaft, sondern ganz im Gegenteil. Das Argument des nuklearen Wahnsinns wird nicht durch die Existenz einer Regierung gelöst, da sich keine Regierung gegen diesen Fall schützen kann. Allerdings wäre eine freie Gesellschaft weitaus weniger wahrscheinlich das Ziel eines solchen Angriffs, da sie nur eine defensive Militärpolitik und keine aggressive und interventionistische Außenpolitik hätte und somit ungleich weniger geeignet wäre, eine solche wahnsinnige und genozidale Vergeltung zu provozieren. So besteht etwa für die Schweiz keine echte Gefahr, dass Flugzeuge in Gebäude geflogen werden. Ich glaube, dass mit der Zeit der Bedarf an diesen proaktiven und defensiven Strategien abnehmen würde, da das Einzige, was wirklich jemals gebraucht würde, ein paar Atomwaffen als Abschreckungsmittel wären. Und sogar der Bedarf an diesen würde mit der Zeit abnehmen, da entweder die Welt selbst staatenlos würde, wodurch die Gefahr eines Krieges beseitigt würde, oder die etatistischen Gesellschaften würden sich nur gegenseitig angreifen aus den oben genannten Gründen und die Notwendigkeit, eine staatenlose Gesellschaft ständig zu verteidigen, würde abnehmen. Betrachten wir abschließend einige der Vorurteile, die wir über den etatistischen Schutz der Vergangenheit haben, als ein Beispiel, wie wir eine etatistische Funktion kritisch bewerten können. Etatistische, nationale, sogenannte Verteidigung. Ein kritisches Beispiel. Um es kurz zu machen. Sogenannte nationale Verteidigung ist die Notwendigkeit einer Regierung, die Bürger vor Aggressionen durch andere Regierungen zu schützen. Dies ist ein interessantes Paradoxon, sogar über das Naheliegende hinaus. Eine Regierung zu benutzen, um uns vor Regierungen zu schützen. Wenn sie in der Lage wären, eine magische Umfrage im Laufe der Geschichte durchzuführen, vor welcher Regierung würden die Menschen ihrer Meinung nach am meisten Angst haben, von ihr versklavt zu werden? Wäre es A, ihr lokaler Staat oder Herrscher? Oder B, irgendein Staat oder Herrscher in einem anderen Land? Was ist mit dem alten Rom? Wären es die lokalen Herrscher, die junge Römer für 20 Jahre oder länger zum Militärdienst gezwungen haben? Oder die Karthager? Was ist mit England im Mittelalter? Waren die Bauern mehr beunruhigt über die erdrückende Besteuerung und die erdrückenden Bewegungseinschränkungen durch ihren örtlichen Herrn? Oder war der König von Frankreich ihr Hauptanliegen? Lassen Sie uns im 18. Jahrhundert in Russland einen Stopp einlegen und die Leibeigenen fragen. Haben Sie mehr Angst vor den Soldaten des Zaren oder dem deutschen Kaiser? Lassen Sie uns zu einem US-Bürger von heute gehen und nachfragen. Haben Sie mehr Angst vor ausländischen Eindringlingen, die Washington übernehmen? Oder der Tatsache, dass, wenn Sie nicht die Hälfte Ihres Einkommens an Steuern zahlen, ihre eigene Regierung sie inhaftieren wird. Natürlich müssen wir uns den Zweiten Weltkrieg ansehen, der mehr Propaganda als jeder andere Konflikt hervorgebracht hat. Hat die britische Regierung ihr Land nicht vor Deutschland beschützt? Das ist eine interessante Frage. Die britische Regierung trat in den Ersten Weltkrieg, half den brutalen Vertrag von Versailles durchzusetzen, trug dann zum Auf- und Abschwungzyklus der 1920er Jahre bei, der die deutsche Mittelschicht zerstörte und Hitlers Aufstieg an die Macht begünstigte. In den 1930er Jahren unterstützte die britische Regierung die wachsende Aggression Hitlers durch Subventionen, Kredite und schmierige Beschwichtigungen. Dann, als alles fehlgeschlagen war, wurden die Körper tausender junger britischer Männer in die Schlacht geworfen, gegen die deutsche Luftwaffe in die Luftschlacht um England. Schlussendlich verursachte sie den Tod von Hunderttausenden weiterer britischer Bürger, indem sie Afrika verteidigte und in Frankreich einmarschierte, anstatt den Nationalsozialismus allein zusammenbrechen zu lassen. So wie es jede Tyrannei in der Geschichte getan hat. Kann man also wirklich sagen, dass die britische Regierung ihre Bürger in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschützt hat? Millionen Tote, zerstörte Familien, zerstörte Wirtschaft, halb Europa an Stalin und China an Mao. Können wir das als großen Erfolg betrachten? Ich glaube nicht. Einzig die Staaten gewinnen Kriege, niemals die Bürger. Tatsache ist, dass wir nicht von ausländischen Regierungen bedroht werden, sondern von unseren eigenen. Der Staat wird uns sagen, dass es ihn zumindest zum Schutz vor ausländischen Regierungen geben muss, aber das ist moralisch gleichwertig mit der lokalen Mafia, die uns sagt, dass wir ihr die Hälfte unseres Einkommens zahlen müssen, damit sie uns vor der Mafia in Paraguay schützen kann. Haben wir die Wahl, eine Waffe zu kaufen und uns zu verteidigen? Natürlich nicht. Wer gefährdet uns mehr? Der lokale Mafia-Typ oder irgendein Kerl in Paraguay, den wir nie getroffen haben, von dem der lokale Mafia-Typ behauptet, dass er uns vielleicht angreifen will? Ich weiß, worauf ich tippen würde. Es gibt eine bewährte Methode des Widerstandes gegen die ausländische Besatzung, die keine Regierung erfordert. Was wir in unseren täglichen Nachrichten sehen können. Während der jüngsten Invasion haben die USA die irakische Regierung vollständig zerstört und haben nun die totale Kontrolle über die Menschen und die Infrastruktur. Und was ist passiert? Sie werden angegriffen und belästigt, bis sie das Land verlassen müssen, genau wie in Korea und Vietnam und wie die UdSSR in Afghanistan. Die irakischen Aufständischen haben überhaupt keine Regierung, genauso wenig wie die afghanischen Kämpfer in den 80er Jahren. Betrachten wir den Irak-Konflikt in einem etwas anderen Licht. Amerika wurde am 11. September angegriffen, weil die amerikanische Regierung Truppen in Saudi-Arabien hatte und weil es den Tod von Hunderttausenden von Irakern durch die Bombardierung des Iraks in den 90er Jahren verursachte. Angesichts der Tatsache, dass die US-Regierung die Anschläge provoziert hat, wie gut wurden die unschuldigen Opfer des 11. September von ihrer Regierung geschützt? Selbst wenn wir nicht die körperlichen Verluste des Krieges zählen, wie gut ist das Eigentum der amerikanischen Bürger geschützt, wenn man die massive Staatsverschuldung bedenkt, die für den Irakkrieg aufgewendet wird? Wie viel Macht hätte Bush, wenn er nicht die Macht hätte, fast die Hälfte des Reichtums des ganzen Landes zu stehlen? Die Regierung braucht keine Steuern, um Krieg zu führen. Sie führt Krieg, weil sie bereits die Macht der Besteuerung hat und sie nutzt den Krieg, um Steuern zu erheben, entweder auf die gegenwärtigen Bürger durch Erhöhung und Inflation oder auf zukünftige Bürger durch Defizite. Diese einfache Tatsache erklärt, warum es in Westeuropa vom Ende der Napoleonischen Kriege 1815 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 fast keine Kriege gab. Das lag vor allem daran, dass sich die Regierungen keine Kriege leisten konnten. Aber dann bekamen sie alle ihre eigene Zentralbank und konnten mit gedrucktem Geld und Defizitfinanzierung den blutigen Weg in den Ersten Weltkrieg ebnen. Der Erste Weltkrieg resultierte aus einer Zunahme der Staatsmacht und wiederum schwoll die Staatsmacht an und schuf so die Voraussetzungen für den nächsten Krieg. Daher ist der Gedanke, dass wir den Regierungen die Macht geben müssen, uns zu besteuern, um uns zu schützen, lächerlich. Denn es ist die Besteuerung, die den Regierungen die Macht gibt, Krieg zu führen. Für pazifistische Länder kann dieser Krieg ein sogenannter Krieg gegen Armut, Analphabetismus, Drogen oder für die allgemeine Gesundheitsversorgung oder was auch immer sein. Das spielt keine Rolle. In dem Moment, in dem eine Regierung die Macht und das moralische sogenannte Recht ergreift, den Bürgern gewaltsam Geld wegzunehmen, sind die Voraussetzungen für die ständig wachsende Macht des Staates geschaffen. Dann stellt sich die Frage, wie kann der Bürger sein Eigentum und seine Person schützen? Die erste Antwort, die ich geben würde, ist eine andere, und zwar: Welche Branche tut mehr für Sie und Ihr Eigentum, die öffentliche oder die private? Betrachten wir die Sicherheitsmechanismen, die der Privatsektor in den letzten Jahrzehnten eingeführt hat. Geldautomaten bzw. Kreditkarten, weniger Bargeld, Handys können immer um Hilfe rufen, Anrufanzeige eliminiert fast alle belästigenden Telefonate, hochentwickelte Systeme für die Gebäudesicherung, ID-Tracking-Tags, numerische Sicherheit der Kreditkarte, Pfefferspray, GPS, Sicherheitskameras, Ladendiebstahlsicherung, sichere Online-Transaktionen und vieles mehr. Was hat der öffentliche Sektor getan? Nun, sie erschießen harmlose Drogenkonsumenten und beschlagnahmen ihr Eigentum. Sie werden sie auch erschießen, wenn sie nicht die massiven Steuererhöhungen bezahlen, die sie verlangen. Die Polizei ist bei Eigentumsdelikten praktisch nutzlos und viele Gewaltverbrecher werden freigelassen, weil die Gerichte zu langsam sind, oder sie werden unter Hausarrest gestellt, weil die Gefängnisse zu voll von gewaltlosen Gesetzesübertretern sind. Wer hat Ihnen also in den letzten Jahrzehnten am meisten geholfen, Ihre Person und Ihr Eigentum zu sichern? Ihre Regierung oder Ihre freundlichen lokalen Unternehmer? Diejenigen, die eingesprungen sind, um Sie zu schützen, oder diejenigen, die Ihre Steuern verdoppelt haben, während Sie Kriminelle frei herumlaufen ließen? Haben kapitalistische Unternehmen ausländische Terroristen bis zum Anschlag erzürnt? Selbstverständlich nicht. Die Terroristen des 11. September griffen das World Trade Center, das Pentagon und das Weiße Haus an, um gegen die Finanzierung der US-Regierung zu protestieren. Sie haben sich nicht für ein Ford-Motorenwerk oder einen Apple Store entschieden. Und warum auch? Niemand tötet für iPhones. Sie töten, um gegen die militärische Macht zu protestieren, die auf staatlicher Finanzierung beruht. Zusammengefasst ist es also genauso sinnvoll, sich bei der Sicherheit auf die Regierung zu verlassen, wie auf die Mafia als Schutz. Die Mafia schützt sie wirklich nur vor sich selbst, wie alle Regierungen. Jeder Mann, der zu ihnen kommt und sagt, ich muss ihre Person bedrohen und ihr Eigentum stehlen, um ihre Person und ihr Eigentum zu schützen, ist offensichtlich entweder gestört oder zumindest nicht besonders daran interessiert, ihre Person und ihr Eigentum zu schützen. Solange wir immer wieder auf die gleichen alten Lügen hereinfallen, werden wir um unserer vermeintlichen Eigentumsrechte willen blind ausgeraubt und in den Krieg gegen interne oder externe sogenannte Feinde geschickt, damit die Machthaber weiter die Taschen derer plündern können, die wir zurücklassen. Tragödien verhindern. Eine anarchistische Analyse der Abtreibung. Abtreibung ist immer eine Tragödie und eines der traurigsten Ereignisse auf dieser Erde. Sogenannte Lösungen der Regierung sind immer katastrophal und so ist es schwer zu verstehen, wie die Kombination einer Tragödie mit einer Katastrophe zu irgendeinem positiven Ergebnis führen kann. Die Vermischung von Arsen mit Quecksilber löst nicht das Problem des Giftes und die Kombination der gewalttätigen Ineffizienz des Staates mit der Tragödie der Abtreibung löst nicht das Problem der Familienplanung. Alle diejenigen, die die Häufigkeit der Abtreibungen verringern wollen, sicherlich alle rationalen und sensiblen Seelen, müssen erkennen, dass wenn man der Regierung die Macht zur Bekämpfung der Abtreibung gibt, ihr auch die Macht gibt, die Abtreibung zu fördern, was sie gegenwärtig in einem abscheulichen Ausmaß tut. Der beste Weg, um die Häufigkeit von Abtreibungen zu verringern, besteht darin, staatliche Subventionen zu streichen und denjenigen, die sich sexuell riskant verhalten, auch die Verantwortung für die wirtschaftlichen und sozialen Folgen zukommen zu lassen. Die Verringerung der Abtreibungshäufigkeit ist nicht sehr kompliziert, da sie den gleichen Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterliegt wie jede andere menschliche Tätigkeit. Einfach ausgedrückt: Jede subventionierte Aktivität wird zunehmen und jede Aktivität, die besteuert wird, wird abnehmen. Erst wenn die Abtreibung nicht mehr subventioniert wird und wenn verantwortungsvolle Familienplanung nicht mehr besteuert wird, wird die Zahl der Abtreibungen zurückgehen. Abtreibung ist in einer stabilen Ehe sehr selten und wird in der Regel nur unter extremen finanziellen oder medizinischen Belastungen gewünscht. Die überwiegende Mehrheit der Schwangerschaftsabbrüche tritt bei alleinstehenden Frauen oder Frauen in instabilen Beziehungen auf. Vor allem in den letzten 50 Jahren wurde die Rolle der Sexualität gewaltsam von Ehe und Fortpflanzung getrennt. Angesichts der Rolle des Staates beim Abbau stabiler Familienstrukturen ist dies eine traurige, aber durchaus vorhersehbare Entwicklung. Subventionen der Abtreibung. Im Allgemeinen wird jedes Programm, das eine Schwangerschaft ohne eine stabile Familienstruktur subventioniert, auch dazu neigen, die Abtreibung zu fördern. Insbesondere staatliche Subventionen, die das Streben nach sexuellem Vergnügen in Ermangelung von Tugend, finanzieller Stabilität oder zumindest Aussicht auf finanzielle Stabilität und persönliche Verantwortung fördern, werden auch dazu beitragen, die Zahl der Abtreibungen zu erhöhen. Wenn die finanziellen und sozialen Folgen der Schwangerschaft durch staatliche Programme gemildert werden, werden die riskanten sexuellen Verhaltensweisen zwangsläufig zunehmen, was zu einer Zunahme von Schwangerschaften als auch Abtreibungen führt. Die Kontrolle oder Milderung der finanziellen Folgen unerwünschter Schwangerschaften verändert direkt die Entscheidungen, die Frauen über sexuelle Praktiken und Partner treffen. Ein außereheliches Kind zu zeugen, ist eine der kostspieligsten Entscheidungen, die eine Frau treffen kann. Insofern, als sie dazu neigt, ihre erzieherische, emotionale und berufliche Entwicklung signifikant zu bremsen. Die physische Unmöglichkeit, für Geld zu arbeiten und gleichzeitig ein Kind versorgen zu können, reduziert die meisten jungen, alleinerziehenden Mütter auf ein Leben in Abhängigkeit, Erschöpfung und Armut. Die Chance, einen guten Mann zu treffen, wenn sie bereits mit einem Baby belastet ist, verringert die Chancen einer alleinerziehenden Mutter auf eine gute Ehe. Sie kommt nicht nur mit einem Baby und erheblichen Ausgaben, sondern hat wahrscheinlich auch nur wenige wirtschaftliche Fähigkeiten zu bieten. Außerdem ist es schwer, auf Dates zu gehen, während man ein Baby stillt. Aus diesen und vielen anderen Gründen enden alleinerziehende Mütter oft damit, dass sie sich mit instabilen, unzuverlässigen Männern bescheiden, nur um irgendeine Art von Mann um sich herum zu haben. Die Chancen, ein weiteres Kind zu bekommen, steigen damit zwangsläufig. Leider ohne eine entsprechende Erhöhung der Beziehungsstabilität. Aus diesem Grund hat die Gesellschaft in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen, sicherzustellen, dass Frauen vor der Heirat nicht schwanger werden. Die schwindelerregenden finanziellen Verluste, die durch eine Geburt ohne partnerschaftliche Bindung und Verpflichtung entstanden sind, fielen früher in der Regel den neuen Großeltern zu, und so waren es auch die potenziellen Großeltern, die ihr Bestes gaben, um eine solche Katastrophe zu verhindern. Dieses Bedürfnis, das allen Eltern gemein ist, teilte man insgesamt in der Gesellschaft und schuf ein nahezu undurchdringliches Netz sexueller Anstandsaufsicht. Soziale Selbstverwaltung auf der Basis individueller Anreize ist die einzige Möglichkeit, soziale Probleme langfristig stabil zu lösen. Es kostet derzeit etwa $250.000, um ein Kind von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr im derzeitigen System großzuziehen. In einem freien Marktumfeld mit vollständig privatisierter Bildung, unterstützt von wohltätigen Stiftungen, Gesundheitsfürsorge, Wohnen und so weiter, werden diese Kosten natürlich sinken, da alle Steuern wegfallen und der Wettbewerb zunehmen würde. Aber die Ausgaben wären immer noch beträchtlich. Kurz gesagt, Babys sind teuer. Wenn jedoch der Wohlfahrtsstaat in die Gleichung eintritt, ändert sich das Ganze. Nun kann eine junge Frau, die außerehelich schwanger wird, ganz gut über die Runden kommen. Sie wird höchstwahrscheinlich nie reich werden. Wahrscheinlich auch nicht in die Mittelschicht aufsteigen. Aber sie wird in der Lage sein, von einer Kombination aus Hunderten von staatlichen Subventionen, welche direkt armen Müttern zugutekommen, zu überleben. Zusätzlich zu den üblichen Verdächtigen, Sozialhilfe, Krankenkassen, Kinderzuschlägen und Nahrungsmittelstempeln, gibt es viele andere Möglichkeiten, wie sie sich auf den Staat stützen kann. Wenn ihr Kind aufwächst, wird der Staat auch für seine Bildung aufkommen. Muss sie den Bus nehmen? Auch das wird subventioniert. Ihr Kind für eine Leserunde in der Bibliothek absetzen? Subventioniert. Die Kindertagesstätte wird ebenso subventioniert wie ihre Wohnung durch Mietpreiskontrolle oder Sozialwohnungen. Zahnprobleme? Kein Problem. Subventionen kümmern sich um die meisten, wenn nicht sogar um alle Rechnungen. Der Betrag an Geld und Ressourcen, den der Staat alleinerziehenden Müttern zur Verfügung stellt, ist im wahrsten Sinne des Wortes erschütternd. Und wenn sie alt wird, keine Sorge, wenn sie nicht in der Lage war, viel Geld zu sparen oder ihre Beziehung zu den Kindern beschädigt hat, die Sozialversicherung kümmert sich um sie. Seitdem eine unverheiratete Schwangerschaft keine Frage mehr von, in Anführungszeichen, Leben und Tod ist, hat eine junge Frau weitaus weniger Anreiz, ihre Gebärmutter für sich zu behalten, bis der richtige Mann kommt. Sie wird wirtschaftlich kein schönes Leben haben, aber sie wird es gut überstehen und auch vermeiden, dass sie sich bei Niedriglohnjobs abplagen muss. Wenn eine jahrelange Durchstrecke in Niedrigjobs vor ihnen liegt, bevor sie irgendeine Aussicht auf eine anständige Karriere haben, könnte der Plan B für Baby auch für sie ziemlich attraktiv aussehen. Durch solche staatliche Subventionen werden junge Frauen zu selbstzerstörerischen Entscheidungen verführt und versinken in eine Unterwelt abhängiger und gefährlicher Lebensstile. Wenn sie Töchter haben, werden diese Mädchen in eine Welt voller instabiler Männer und ohne die Liebe und Führung eines treuen Vaters aufwachsen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Mädchen zu sexuell verantwortlichen Frauen aufwachsen? Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, aber auch nicht wahrscheinlich. Durch die zunehmende Subventionierung schlechter sexueller Entscheidungen sind die Voraussetzungen für eine steigende Zahl von Abtreibungen gegeben. Und da eine unnötige Abtreibung eines der ungeheuerlichsten Beispiele für die Bevorzugung kurzfristiger Gewinne gegenüber langfristigen Gewinnen ist, ist die Subventionierung von Fehlern kaum die beste Methode, um eine größere Rationalität zu fördern. Besteuerung der Familienplanung. Es ist sehr schwer, gute Entscheidungen zu treffen, wenn jeder um sie herum schlechte Entscheidungen trifft. Entweder sie gehen mit und springen direkt in das Tal der Fehler, oder sie ziehen sich zurück und provozieren soziale Ächtung und allzu oft offene Feindseligkeit. Wenn ermutigt, durch die endlosen Subventionen staatlicher Programme eine gewisse Anzahl ungeplanter Schwangerschaften erreicht wird, werden sie zur Norm und zu etwas, was man, in Anführungszeichen, nicht zu kritisieren hat. Junge Frauen, die ihren Freund behalten und nicht als hochnäsig angegriffen werden wollen, entscheiden oft, dass es cool ist, sexuell riskante Aktivitäten zu betreiben. In Kombination mit den oben beschriebenen finanziellen Anreizen erweist sich das Motiv der sozialen Akzeptanz als überwältigend für viel zu viele Frauen. Welche Alternativen gibt es für die jungen Frauen, die sich für den steilen und steinigen Weg entscheiden und riskante Verhaltensweisen vermeiden wollen? Welche Möglichkeiten haben sie? Mindestlöhne, Staatsmonopolgewerkschaften, Überregulierung, lähmende Besteuerung, stumpfsinnige Lehrlingsausbildungsprogramme und tausend andere politische Faktoren haben gute Beschäftigungsmöglichkeiten für Arme und Ungelernte praktisch zunichte gemacht. Arbeitsplätze sind knapp, Steuern hoch und Karrieren fast unmöglich. Staatliche Schulen schaffen es nicht, arme Jugendliche auch nur für irgendetwas Nützliches auszubilden, und auch die Hochschulbildung ist wahrscheinlich außerhalb ihrer Reichweite. Man kann also mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass produktive und ehrenwerte Lebensstile im gleichen Maße vereitelt werden, wie Verantwortungslosigkeit und sofortige Befriedigung belohnt werden. Die Männer. Bisher haben wir nur über Frauen gesprochen. Aber was ist mit den Männern? Wie ist das männliche Verhalten durch diese fundamentalen Umkehrungen sozialer Werte beeinflusst worden? Nun, da die negativen Auswirkungen der sexuellen Indiskretion immer kleiner werden, werden auch Männer konditioniert, um, sagen wir, kurzfristige Interaktionen mit dem schwächeren Geschlecht zu erwarten. Da sich immer mehr Frauen dazu entschließen, riskanten Sex ohne Verpflichtungen zu haben, sinkt der Wert von Bildung, Integrität und harter Arbeit für Männer proportional. Wenn die männliche Tugend entwürdigt wird, treten andere Werte an ihre Stelle, die düsterer und oberflächlicherer sind. Frauen stehen auf, in Anführungszeichen, heiße Kerle oder Kerle mit viel Geld zum Ausgeben oder mit der Art von Raubtierstatus, der mit einer Bandenmitgliedschaft einhergeht. Das gesamte Ökosystem der sexuellen Anziehung und stabilen Versorgung wird auf den Kopf gestellt und die Männer, die früher als Verlierer galten, werden zu Gewinnern und umgekehrt. So sieht sich eine Frau, die einen, in Anführungszeichen, guten Mann sucht, mit einem deutlichen Mangel an solchen Vorbildern konfrontiert und wird vielleicht dem Spott ihrer Altersgenossen ausgesetzt sein, wenn sie sich für einen strebehaften Versorgertyp entscheidet, statt für einen verschlagenen Muskelprotz. in Anführungszeichen gute Männer, werden immer knapper und sind gleichzeitig dem öffentlichen Spott preisgegeben. Weibliche Attraktivität, früher die Münze, die männliche Loyalität kaufte, wird nun zum Magnet für flache, instabile, unreife Männer, die lediglich nach weiteren Treffern für ihre Punktestatistik suchen. Probleme wie Abtreibung sind so komplex, dass sie nicht gelöst werden können, ohne auf die Verschiebung der Anreizstrukturen von Belohnung und Strafen hinzuweisen, die von einem immer größer werdenden und immer gewalttätigeren Staat geschaffen werden. Wie die meisten sozialen Probleme muss die Lösung freiwillig sein und auf den finanziellen, sozialen und moralischen Realitäten der Biologie und Ökonomie basieren. Teil 4. Schlussfolgerungen. Der Wert des Anarchismus. Ich werde oft gefragt, warum sich jemand für den Anarchismus interessieren sollte, wenn es so gut wie keine Chance gibt, dass eine staatenlose Gesellschaft zu unseren Lebzeiten oder in absehbarer Zeit überhaupt entstehen wird. Das ist eine sehr interessante Frage und bis zu einem gewissen Grad beinhaltet sie eine sehr persönliche Antwort und deshalb hoffe ich, dass Sie mir verzeihen werden, wenn ich auf den einen oder anderen Syllogismus, also logischen Schluss, verzichte und direkt vom Herzen spreche. Die Zukunft. Die Geschichte des Fortschritts der menschlichen Moral besteht fast vollständig aus Menschen, die nicht mehr miterleben konnten, wie die ersehnte, geliebte Welt, die in ihren Vorstellungen schon existierte, zur Realität wurde. Diejenigen, in denen die Idee der Trennung von Kirche und Staat als winziger, schwacher Schimmer über dem brennenden Horizont des Religionskrieges aufkam, erlebten nicht, wie diese beiden Huren durch die Macht der Philosophie auseinandergerissen wurden. Diejenigen, die zuerst von einer Welt ohne Sklaverei träumten, lebten nur lang genug, um mitzuerleben, wie Sklaverei zunahm und sich verschlechterte, nicht abnahm und zusammenbrach. Wer im späten Mittelalter von Vernunft, Beweisführung und Wissenschaft träumte, sah seine Träume in endlosen Flammen aufsteigen, allzu oft auch sich selbst aufgehen in der brennenden Barmherzigkeit des christlichen, in Anführungszeichen, Heils. Wer von friedlichen Debatten träumt und nicht von glänzenden Schwertern, der schmeckt den bitteren Abschaum des Schirlengiftes, nicht den süßen Nektar des Sieges. Es ist eine unvermeidliche Folge von Trägheit und Korruption, dass diejenigen, die von einer besseren Welt träumen, fast immer sterben, bevor diese Träume wahr werden. Die eingefahrene und hochtrabende Selbstgerechtigkeit von Boshaftigkeit und Ausbeutung ist stets bestrebt, jeden Angriff mit all ihren gestohlenen Ressourcen und unrechtmäßig angeeigneter Macht zu diskreditieren. Die tief verwurzelte Korruption bestehender, familiärer, beruflicher, wirtschaftlicher und politischer Beziehungen ist eine kraftvolle Hydra, die 1000 Männer mit 1000 Schwertern in einer Generation unmöglich zu Fall bringen können. Sie könnten nun jedoch fragen, selbst wenn das wahr ist, welche Form von altruistischem Wahnsinn könnte uns so stark beeinflussen, dass wir bereit sind, so viele Annehmlichkeiten in dieser Welt zu opfern, um eine bessere Welt für Menschen zu schaffen, denen wir nie begegnen werden? Auch wenn sie uns danken und Statuen in unserem Namen bauen, was kann uns da schon Gutes bringen? Warum sollten wir auf alle Annehmlichkeiten der blinden Konformität verzichten und uns der kulturellen Strömung entgegenstellen? Dies in einer Gegenwart, in der wir weder Liebe noch Frieden finden, sondern gewolltes Unverständnis und böswillige Verleumdung ernten. Es mag diejenigen unter uns geben, die motiviert sind von einer Liebe für eine Zukunft, die sie niemals selbst erleben werden. Es mag diejenigen von uns geben, die bereit sind, im Dunkeln zu sitzen und unseren Kerkergenossen von saftigen Feldern zu erzählen, sodass die Kinder unserer Enkelkinder, deren Familientraditionen von den verheißungsvollen Geschichten einer Welt jenseits ihrer Mauern getragen werden, aus den Trümmern ihrer zerbröckelnden Gefängnisse in ein Sonnenlicht hervortreten können, das seit vielen Jahrzehnten geahnt und vorhergesagt wurde, aber noch nie gesehen wurde. Und es wird unsere Welt sein, diese Welt der Zukunft, die wir selbst niemals betreten werden. Das Übel und die Kleinlichkeiten der heutigen Welt werden von unseren aufsteigenden Idealen abfallen, so wie unnötig gewordene Raketenbooster sich trennen von einem Raumschiff, welches die Stratosphäre durchdringt und zu den Sternen startet. Die Tür zu dieser Welt der Schönheit, des Überflusses, der Großzügigkeit, des Friedens und des Wohlwollens kann nur durch den Schlüssel der Philosophie, der Weisheit geöffnet werden. Ich persönlich halte es für die größte Ehre, meinen Teil dazu beizutragen, diesen goldenen Schlüssel zu gestalten. Ich bin eine Art unnachgiebiger Krieger, der in dieser Zeit des Krieges für die Zukunft, weit mehr zu Hause ist, als ich es in der Welt der Zukunft, in der alle wichtigen Feinde und Übel begraben sind, sein würde. Jemand, der von Natur aus ein Krieger ist, kann sich freuen, in eine Zeit des Krieges hineingeboren zu werden. Ich bin ein solch geborener Kämpfer und ich bin stolz und zufrieden, wenn ich den tief verwurzelten Übeln und Lügen des menschlichen Geistes entgegentrete und versuche, sie in den Griff zu bekommen. Die Größe meiner Seele, wie sich herausstellt, ist proportional zur Größe meiner Feinde der Weisheit und Tugend. In dieser Zeit, in der die Erforschung dieser Welt weitgehend abgeschlossen ist, aber die Erforschung anderer Welten noch nicht begonnen hat, findet meine ruhelose, kämpferische und erforschende Natur ihre naturgemäße Heimat und ihren größtmöglichen Zweck im geistigen Ringkampf mit unsichtbaren Dämonen. So muss ich wirklich sagen, dass ich mir nichts Besseres vorstellen kann, als in diese Zeit hineingeboren worden zu sein. Dieses neue Universum der sofortigen Kommunikation ist von Natur aus genau mein Element und das endlose Potenzial dieser unerforschten Kontinente voller Gedanken, Gefühle, Träume und Einsichten hat meiner Seele Entfaltungsräume gegeben, die ich in diesem Umfang nie für möglich gehalten hätte. Ich bin hoffentlich etwas größer als meine Feinde, aber sicherlich viel kleiner als die Ausdehnung der Welt, welche ich erforsche. Für mich schrumpfen also die kleinen Freuden der sozialen Konformität zur Bedeutungslosigkeit verglichen mit dem Ruhm, in diese Schlacht eilen zu können, der Nervenkitzel, neue logische Verbindungen erkennen und begründen zu können, der Aufregung, meinen eigenen Geist zu erhellen und dazu beizutragen, den Geist anderer zu erhellen. Das Spüren der Kraft dieser bedeutsamen Evolution, die innerhalb weniger Jahre meinen eigenen Geist, meine eigene Seele, mein eigenes Leben änderte, ist für mich ein atemberaubendes und beispielloses Geschenk, für das ich 1000 Jahre lang das soziale Unbehagen ertragen würde, um es zu erreichen. Ich bin mir auch sehr wohl der Realität bewusst, dass ich, wenn ich in einer anderen Zeit geboren wäre und leben würde, einer späteren oder einer früheren Epoche, auf einem Fahrrad mit gebrochener Kette in die Pedale treten würde, wenn Sie mich verstehen. Die Kraft der Diskussionen, die ich angestoßen habe und in die ich involviert bin, geben meinem Verstand erst Traktion. Sie verbinden ihn mit der realen Welt. Dies ist das zweite Stück Brennholz, welches das neue Feuer bringt. Daher ist es für mich ein unschätzbares Privileg, genau das tun zu können, was ich heute tue, in diesem Abschnitt der Menschheitsgeschichte. Ich bin ein Mann, der vom Navigieren des Schiffes begeistert ist, nicht vom Entladen der Schiffsladung. Ich lebe für das Erforschen, nicht für das Besiedeln und Konsolidieren. Ich lebe für den Kampf, nicht für die Verwaltung. Mir ist völlig klar, dass meine Freuden nicht jedermanns Vergnügen sind. Wer würde sich auch dafür interessieren, die Eigenschaften eines Landes zu erforschen, welches er selbst nie betreten wird, wenn er nicht zufällig meinen besonderen Fetisch für das endlose Schwertkampfspiel in abstrakten Schlachten hat. Anarchie und Beziehungen. Aufgrund unserer persönlichen Vergangenheit existiert in unseren Köpfen eine Art, in Anführungszeichen, tote Zone. Das ist das schwarze Narbengewebe der endlosen diktatorischen Gebote, denen wir als Kinder ausgesetzt waren. Diese Gebote können in ihrem Elternhaus existiert haben, aber ohne Zweifel ist es genau das, was sie in der Schule erfahren haben. Als sie ein junges Kind waren und sich öffneten, mit der Erforschung ihres jungen Geistes und der neuen Welt, die vor ihnen lag, begannen, da fragten weder ihre Lehrer noch stellvertretend ihre Eltern, was sie persönlich am liebsten lernen und erforschen würden. Stattdessen wurden sie hinter einem kleinen Schreibtisch eingeklemmt in einer engen, kastenförmigen Reihe mit anderen Kindern, während ein Lehrer mit Kreide auf einer alten Tafel kratzte. Ihre Individualität wurde nicht respektiert und erforscht. Die natürliche und spezifische Richtung ihres Geistes wurde nicht genutzt und erweitert. Ihre verborgenen Talente und Fähigkeiten wurden nicht gefördert und erblickten so nie wirklich den vollen Glanz des Tageslichts. Es handelt sich um eine diktatorische, fast ausschließlich einseitige, in Anführungszeichen, Beziehung, und diese sogenannte Beziehung zeigte sich in der Schule, in der Kirche und sehr wahrscheinlich auch zu Hause. Wen interessierte es wirklich, was sie dachten? Wen interessierte es wirklich, was sie gerne tun wollten? wurden sie nicht allgemein zu Hause, in der Schule und in der Kirche als generell ungehorsames und weitgehend ungeeignetes Haustier behandelt? Haben die Leute mit ihnen gesprochen, ihnen Fragen gestellt, sich hingesetzt und sie für sich selbst geöffnet? Oder haben sie sie gefüttert, gekleidet, gewaschen und geführt? War ihre Kindheit eine mehr oder weniger endlose Reihe von kleinen Geboten und sogenannten Vorschlägen? Leg das zurück, halt das fest, geh da nicht hin, geh da jetzt hin, teile das, sei nett, sprich leise, lies ein Buch, schalte das aus, putz dir die Zähne, mach deine Hausaufgaben, hör auf, dieses Wort zu benutzen, hör auf zu spielen, beruhige dich, geh ins Bett, wach auf. All diese zähneknirschenden und kleinkarierten Gebote umkreisen ihre Kindheit wie eine endlose, summende Wolke aus kleinen Mücken, die niemals zerquetscht werden können, niemals genug haben und der man niemals entkommen kann. Greifen wir angesichts der Bedürfnisse und Vorlieben anderer, insbesondere derjenigen, die Autorität besitzen, nicht auf eine Art leere, dumpfe und nachtragende Konformität zurück? Wenn andere sich über uns ärgern, vor allem in unseren persönlichen Beziehungen, werden wir dann nicht entweder unseren Ärger aufblitzen lassen oder im Stillen uns ärgern? Wollen wir nicht entweder selbst mit einer Schikane antworten oder aber uns für den Moment unterordnen, während wir im Hinterkopf schon den Rückschlag planen? Wenn wir die Anarchie als theoretisches Ideal erforschen, dann kehren wir langsam und schmerzhaft allmählich zurück in diese, in Anführungszeichen, tote Zone. Wir sind wie der letzte Mann in einer Stadt, der darum kämpft, den Generator zu starten, der die Stadt wieder zum Leben erwecken wird. Wenn wir uns immer wieder vorstellen, wie es ist, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches zu sitzen, dann wachsen abgestorbene Nervenenden wieder nach, welche vorher unter mürrischer Konformität und stumpfen Gehorsam begraben waren. Im etatistischen Paradigma hören wir auf Gott und halten uns an seine Gebote. Im anarchistischen Paradigma hört Gott auch auf uns und wir verhandeln auf Augenhöhe. Wenn wir geistig üben, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches zu sitzen, lernen wir wieder eine Lektion, die uns schon vor langer Zeit abtrainiert wurde. Die Lektion der Empathie und der gegenseitig vorteilhaften Debatte. Wenn wir uns vorstellen, ein SBO-Eigentümer zu sein und versuchen, unsere Dienstleistungen an eine Gemeinschaft zu verkaufen, verletzen wir die alte mentale Gewohnheit des Gehorsams gegenüber einer Autorität und brechen aus. Bei weitem das populärste Video, das ich jemals produziert habe, war eine spontane Diskussion darüber, wie man am besten an ein Vorstellungsgespräch herangeht. Dieses Video folgt explizit anarchistischen Prinzipien, insofern, als ich die Leute daran erinnere, dass sie, obwohl sie interviewt werden, auch diejenigen sind, die die Befragung durchführen und die Person bewerten, die sie bewertet. Auf die gleiche Weise, wenn sie auf einem ersten Date sind, wenn sie sich nur darum kümmern, wie sie wahrgenommen werden, anstatt neugierig zu sein, wie sie die andere Person wahrnehmen, dann haben sie in Wirklichkeit überhaupt keine Beziehung, sondern praktizieren eine Form der Selbstauslöschung und die Anpassung an die Bedürfnisse und Vorlieben einer anderen Person. Wenn Sie das anarchistische Paradigma menschlicher Interaktionen erforschen, stellen Sie sich immer wieder vor, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches zu sitzen und zu versuchen, sich selbst Vorteile zu verschaffen. Im etatistischen Paradigma kämpfen wir darum, unter einem erzwungenen und einseitigen Monopol zu existieren. Wir üben nie, auf der anderen Seite dieses Tisches zu sitzen, denn es gibt keine andere Seite an diesem Tisch, ebenso wenig wie Sklaven, die über Löhne verhandeln können. Wir kochen über mit Ressentiments oder hysterischem, in Anführungszeichen, Stockholm-Syndrom-Patriotismus. Aber wir erwägen ebenso wenig eine Diskussion mit unseren Politikern, als dass wir den Versuch unternehmen, ein Flugzeug telekinetisch zu steuern, während wir in den hinteren Reihen der Economy Class festsitzen. Wenn wir auf der Empfängerseite brutaler und zwingender Anweisungen stehen, dann verblasst und kollabiert unsere Selbstachtung. Unsere Seele beginnt zu flackern und schwindet. Wir können uns selbst nicht grundsätzlich als wertvoll betrachten, weil wir nie so behandelt wurden, als hätten wir einen Wert in uns selbst. Unsere Lehrer schienen ständig irritiert zu sein. Unsere Eltern korrigierten und leiteten uns ständig. Und unsere Prediger informierten uns ständig über unsere Sünden. Selbstwertgefühl hat viel damit zu tun, dass wir glauben, oder zumindest verstehen, dass wir einen Wert an sich haben und dass unsere Gefühle und Gedanken es wert sind, berücksichtigt zu werden. Wir werden so geringschätzig behandelt, wenn wir Kinder sind, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir in unserer Fähigkeit, unseren eigenen, unabhängigen Wert zu verstehen, grundlegend vernarbt aufwachsen. Zum Beispiel kann ich mich nur an einen einzigen Tag in meiner Kindheit erinnern, als es mir möglich war, entspannt mit einem Erwachsenen zu plaudern und mir ernsthaft interessierte Fragen gestellt wurden. Es war mit einem Betreuer im Jugendlager, als ich ca. 13 Jahre alt war. Ich konnte nicht schlafen und wir saßen vor unserer Hütte, schauten nach oben zu den Sternen und plauderten beide über unsere Gedanken. Ich erinnere mich deutlich daran, dass er mir sagte, dass jeder denkt, Frankenstein sei das Monster, obwohl es in Wirklichkeit der Name des Arztes war, der ihn erschaffen hat. Und ich weiß, dass ich mich aus ganz klaren Gründen daran erinnere, welche mit meiner Familie zu tun haben. Für alle, die es interessiert, ich habe diese Interaktion als Grundlage für das nächtliche Gespräch zwischen den beiden Mädchen in meinem Roman »Der Gott der Atheisten« verwendet. Wenn wir uns immer wieder die natürlichen Win-Win-Interaktionen einer anarchistischen Gesellschaft vorstellen, erinnern wir uns unbewusst daran, dass wir es wert sind, mit am Verhandlungstisch zu sitzen und dass andere Menschen einen Gegenwert mitbringen müssen, wenn sie mit uns interagieren wollen. Dass wir nicht einfach nur existieren, um die gierigen Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Diese mentale Übung hat erstaunlichen Nutzen in unseren persönlichen Beziehungen und ist das verlässlichste Baumaterial, mit dem wir eine Brücke in die Zukunft bauen können. Sobald wir uns an die Vorstellung gewöhnt haben, dass wir einer Verhandlung würdig sind und dass andere Menschen Wert in unser Leben bringen müssen, um für uns wertvoll zu sein, steigt unser Selbstwertgefühl notwendigerweise proportional. Ich erlebe es ziemlich oft in Gesprächen mit Menschen, in einer Vielzahl von Foren, einschließlich des Free Domain Radio Forums, die Menschen reagieren negativ, feindselig oder ausweichend und glauben wirklich, dass ich verpflichtet bin, weiterhin mit ihnen zu interagieren. Das ist im Grunde genommen eine etatistische Position, insofern als diese Menschen nicht glauben, dass sie einen konsistenten, vergleichbaren Wert liefern müssen, um Ressourcen von anderen zu erhalten. In der Vergangenheit, bevor ich Anarchist wurde und diese Denkweise praktizierte, war ich sehr anfällig für diese Art von Berechtigung und Manipulation. Jetzt aber ist es für mich fast schon lustig geworden, den Schock zu sehen, den die Menschen erleben, wenn ich einfach finde, dass die Interaktion mit ihnen eher negativ als positiv ist. Fast unweigerlich werden sie versuchen, mich mit meinen eigenen Werten zu fesseln, mit Sätzen wie »Ich dachte, du schätzt es zu debattieren« oder »Wenn ich sie ablehne, weil sie wirklich unangenehm oder beleidigend werden, informieren sie mich hochmütig darüber, dass ich sie in Anführungszeichen zensiere und gegen den Anarchismus verstoße und den Werten wie Freiheit widerspreche, die ich auf meiner Seite bewerbe. Die Wahrheit ist, dass ich in völliger Übereinstimmung mit anarchistischen Prinzipien handle, wenn ich es unterlasse, mit Menschen zu interagieren, die mir keinen Wert bringen. Die Tatsache, dass sie nicht in der Lage sind, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen und sich in meine Wahrnehmung der Interaktion einzufühlen, sagt mir nur, dass sie noch einen weiten Weg vor sich haben, um zu verstehen, was Voluntarismus wirklich bedeutet. Die Idee, dass ich oder irgendjemand ihnen irgendeine Form der Interaktion in Anführungszeichen schuldet, ist in ihrem Kern völlig etatistisch. Es ist der Glaube, dass Wert nicht wechselseitig sein muss, dass eine Seite der anderen Begriffe diktieren kann und dass die in Anführungszeichen Moralvorstellungen der Person, die keinen Gegenwert erhält, sie zwingen sollte, die Interaktion fortzusetzen. Liebst du dein Land nicht? Wenn wir uns daran gewöhnen, sozusagen auf beiden Seiten des Tisches zu sitzen, wird es umso schwieriger, uns auszubeuten und uns in den Dienst der neurotischen Schutzreflexe Bedürfnisse und Wünsche anderer Menschen zu stellen. Mit der Zeit wird es für uns zur Gewohnheit, unsere eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu überprüfen, um zu sehen, ob wir eine bestimmte Interaktion genießen oder nicht. Und wenn nicht, fühlen wir uns vollkommen frei, uns zu lösen. Wir schulden anderen Menschen keine Zeit, Energie oder Ressourcen. Sie müssen sich unsere Aufmerksamkeit durch Positivität in Anführungszeichen verdienen, so wie ein Unternehmer unser Geschäft durch die Bereitstellung von Werten verdienen muss. Wenn wir unsere Standards auf diese Weise anheben, ist es sicherlich richtig, dass viele Menschen mit Unverständnis und manchmal auch Feindseligkeit reagieren, weil wir in einem sehr realen Sinn unseren Gesellschaftsvertrag mit den Menschen in unserem Umfeld neu schreiben. Früher konnten sie sich darauf verlassen, dass wir ihnen das geben, was sie wollten. Und sie mussten sich nicht mit dem, was wir wollten, herumschlagen. Wenn wir anfangen, Gegenseitigkeit in unseren Beziehungen zu fordern, neigen die Menschen dazu, sich über uns aufzuregen, weil wir einen Scheinwerfer auf ihr narzisstisches Anspruchsdenken richten. Um ein kleines Beispiel zu nennen. Wie Sie vielleicht wissen, können Zuhörer übers Internet kostenlos Gespräche mit mir führen, die ich dann als Podcast veröffentliche, wenn der Zuhörer einverstanden ist. Die Mehrheit der Menschen bittet höflich um diese Gespräche, aber eine nicht unbedeutende Mehrheit teilt mir einfach mit, dass sie für ein Gespräch, in Anführungszeichen, bereit sind. Das überrascht mich immer wieder, die Idee, dass ich ihnen irgendwie ein Gespräch schulde, weil ich mich der Philosophie und der psychischen Gesundheit verschrieben habe. Dieses Anspruchsdenken ist umso mehr umwerfend, wenn diese Leute mir im Voraus sagen, dass sie nicht wollen, dass dieses Gespräch als Podcast veröffentlicht wird und bieten nicht einmal an, stattdessen zu spenden. Menschen zu der Einsicht zu verhelfen, dass sie Wert in ihren Beziehungen anbieten müssen, ist eine sehr knifflige und herausfordernde Aufgabe. Aber eine, die mit Menschen, die sich ernsthaft und tief mit Anarchismus und Voluntarismus beschäftigt haben, viel einfacher ist, besonders in ihren persönlichen Beziehungen. Sobald die Menschen begreifen, dass, wenn sie in ihren Beziehungen keinen Wert schaffen, sie in Wirklichkeit keine Beziehungen haben, sondern nur Menschen auf ausbeuterische Weise benutzen, dann können sie daran arbeiten, den Schaden des Vermächtnisses, das sie von ihrer Familie, ihrer Schule und ihrer Kirche geerbt haben, rückgängig zu machen. Entweder man stiehlt oder man wird bestohlen. Das ist nicht das beste Paradigma für ein starkes, tiefes und emotionales Verständnis des freien Marktes der Beziehungen, der das Hauptmerkmal der anarchistischen Weltanschauung ist. Folglich wird das Erforschen der Anarchie sie in ihrer heutigen Welt befreien. In der Welt, in der sie leben, in ihren beruflichen, familiären und sozialen Beziehungen. Das Verständnis, wie man von beiden Seiten des Tisches verhandelt, wird sie zu einem effektiveren Mitarbeiter machen, zu einem liebevolleren Ehepartner, zu einem glücklicheren, glaubwürdigeren Elternteil. Es wird ihnen alle Freuden und Freiheiten einer freien Gesellschaft bringen, selbst wenn sie in einem Staat mit exzessiven Steuern und Überregulierung leben. Und schließlich, das ist nicht unbedeutend, je mehr wir den Menschen direkt oder beispielhaft beibringen können, dass Beziehungen gegenseitig vorteilhaft sein müssen, um als positiv zu gelten, desto verständlicher werden wir den Menschen darlegen können, dass der Staat böse ist, weil er einseitig, gewalttätig und ausbeuterisch ist. Die Welt wird loslassen können vom Konzept Staat, wenn wir endlich sehen, dass der Staat allen unseren persönlichen und beruflichen Beziehungen unterlegen ist. Wenn wir uns daran gewöhnt haben, die Perspektive des beiderseitigen Vorteils einzunehmen, wird uns die gewaltsame Ausbeutung durch den Staat auffallen und wird somit wegfallen. Ende des Hörbuchs Anarchie in der Praxis – Die Freiheit der Zukunft. Geschrieben von Stefan Molyneux im Jahr 2008. Übersetzt und vorgetragen von Johannes von Philosophie Workout im Jahr 2018. Das Hörbuch ist auch als gratis PDF, Amazon Kindle Buch und physisches Taschenbuch verfügbar.